jetzt möchte ich nochmal mit Ihnen über Ihren Fall sprechen. Ja, mit dem Westport, ja? Damit ich das nur erwähne, weil ich war da in München eben und ich habe ein Hündchen und da komme ich eben mit jemand, der da in der Nähe tätig ist, komme ich zu sprechen und da meinte er, ach, dann sind Sie die Verbleistände. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie kommen Sie da drauf? Sagt er, ja, anhand Ihrer Worte. Das, was Sie jetzt da geäußert haben, können das eigentlich nur Sie sein? Dann habe ich gesagt, wie komme ich jetzt da drauf? Dann sagt er, ja, schauen Sie mal. Dann sagt er, und Sie leben gefährlich. Dann sagt er, schauen Sie mal da drüben auf das Auto. Dann sage ich, ja, da steht drauf Medizintransporte. Dann sagt er, ja, das bin ich. Wenn ich sage, dass Sie gefährlich leben, dann können Sie sich darauf verlassen, denn ich beliefere hier im Umkreis Pasing, Neuaubing, also Samündner Westen, beliefere ich die Apotheker, die dann die Ärzte und Betreuungsfirmen und dem so diese Demenzzentren und so weiter, die beliefere ich mit Medikamenten und die hassen sie wie die Pest, weil sie die Leute rundherum aufmerksam machen, weil sie direkt auf die Leute zugehen und sagen, hören Sie mal, haben Sie Borreliose, gehen Sie zu diesem und jenem Arzt, machen Sie diese und jene Behandlung. Und das ist denen ein Dorn im Auge, weil die Leute ja krank sein sollen. Und dann noch das andere, ich war bei einem Herrn, fällt mir der Name gerade nicht ein, stand mal in den Medien, da hieß es, dass eine Frau, der wollte man das Kind wegnehmen, weil sie das Kind nicht mehr versorgen konnte. Und dann war sie bei dem Arzt und der hat gesagt, ja, sie haben ganz einfach nur in Anführungszeichen Borreliose und das haben wir gleich. Und dieser Arzt ist inzwischen aber nach Südamerika gegangen, weil er gesagt hat, ich lasse mir nicht, weiß Gott wie oft, meine ganze Praxis demolieren und mit Mord bedrohen und so weiter. Und dann war ich noch in... Haben Sie von dem noch Kontaktdaten? Ja, die habe ich sicher irgendwo, ja. Gut, dann kann man den ja auch mal per Telefon befragen. Genau, und das, ja, bloß der ist halt nicht mehr da, aber die Sprechstundenhilfe, glaube ich, die ist noch da. Und dann, mit der müsste man aber, da muss man vorsichtig sein, weil ich glaube, der Chef, der den sie jetzt hat, der wird da nicht scharf drauf sein, dass er irgendwie Probleme kriegt. Und dann war ich beim Ärzteteam in Berlin, da weiß ich auch den Namen, aber ich will jetzt am Telefon nicht nennen, die haben zu mir gesagt, dass sie das Blut von ihren Patienten, die am schlimmsten mit Borreliose, also an Borreliose erkrankt waren, das Blut haben sie in verschiedene Testlabore in Deutschland geschickt und die meisten Testlabore haben zurückgeschrieben, nein, keine Borreliose und nur die, bei denen sie immer zufrieden gewesen sind, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Da sind die gleichen Testergebnisse pro Patient rausgekommen und diese Leute sind dann in Untersuchungshaft gekommen. Und dann hat er gesagt, und jetzt haben wir eigentlich schon viel zu lange am Telefon gesprochen, wenn Sie wissen, was ich meine. Und zwar... also Gutachtenfälschung. Einen Moment, ja, freilich. Und was war es gibt noch? Einen ähnlichen Fall. In dem Asbestskandal der Firma Funk sind auch sämtliche Gutachter entlassen worden, als sich herausgestellt hat, dass die Mitarbeiter von der Firma Funk wie die Fliegen sterben. Aha, finde ich gut. Habe ich auch veröffentlicht. Aha, sehr gut, ja. Und der meinte dann noch, sagt er, und kommen Sie und holen Sie sich die Sachen bei uns ab, denn wir sehen, dass Sie da helfen wollen. Aber Sie wissen, ab dem Moment, wo Sie diese Sachen in der Hand haben, wenn Sie bei der Tür rausgehen, leben Sie gefährlich. Dann tun Sie einfach die Sachen verbreiten, machen Sie ein Videoseite auf, sprechen Sie über alles, dann kann man Ihnen nichts mehr anhaben. Denn in dem Moment, wo Ihnen was zustoßen würde, würden dann 10 andere alles ins Internet stellen. Genau das ist nämlich das, was ich dann, als ich da bei Gericht gewesen bin, als man mich zu Gericht geordert hat und diese Dame mich eben unter Betreuung stellen wollte, dann habe ich gesagt, weil sie dann meinte, auch wegen Glauben ich habe, dann sage ich ja Christ und dann meinte sie ja, also römisch-katholisch, habe ich gesagt, nein, nicht römisch-katholisch, ich bin Christ, ja. Und dann wollte sie das irgendwie genauer wissen und welcher Gemeinschaft ich da angehöre, habe ich gesagt, nein, das werde ich Ihnen ganz bestimmt nicht sagen, weil ich dann damit Repressalien rechnen muss. Und dann was, also wollte sie als Partout das eben wissen und dann habe ich gesagt, und da meinte sie, aber sie sind schon sehr misstrauisch, habe ich gesagt, ja, mit meinen Erfahrungen, ja, das ist doch irgendwie an den Haaren herbeigeholt und so weiter und so, sie vermutet da eben irgendwie, das habe ich gesagt, ja, sie vermuten, dass ich nicht richtig im Kopf bin, dass ich unter Verfolgungswahn leide und so weiter, sage ich, aber ich leide unter Verfolgungswahn, denn es hat mir bereits eine Richterin gesagt, dass ich nicht unter Verfolgungswahn leide, sondern dass diese Dinge ganz genau stimmen, die ich behaupte. Mhm. Und dann wollte sie einen Namen wissen, habe ich gesagt, glauben Sie, ich bin ehrlich so irre und sage Ihnen den Namen, damit diese Frau auch dann abgesetzt wird. Ja? So ganz bestimmt, jetzt sage ich, und übrigens, wenn ich nicht um so und so viel Uhr hier heraus bin und wenn ich dann nicht sofort anrufe bei gewissen Leuten, dann, die wissen, grundsätzlich, wenn ich irgendwo hingehe, informiere ich so und so viele Leute, wo ich hingehe, ja? Ruf dann hernach, dann, wenn ich da dort rausgehe, rufe ich dann auch gleich wieder an, damit die Bescheid wissen. Und übrigens, alles, was ich bereits inzwischen erlebt habe, ist mit allen Dokumenten und so weiter bereits in der Hände von mehreren Leuten. Manche Sachen sind bereits schon im Internet. Und wenn ich nicht mehr komme, drücken die nur aufs Köpfchen, dann wird das weltweit, wird es dann verbreitet. Mhm. Und dann hat es einen Rückzieher gemacht. Dann hat sie gesagt, ja, dann möchte ich sie eben da in die, was nicht, Nussbaumstraße oder was, zu einer Dame da schicken. Dann soll diese mal begutachten und dann schauen wir mal, was wir da draus machen. Also so eine Psychiaterin oder Psychologin oder dergleichen braucht man mit solchen Dingen nie gehen. Außer wenn man die Person persönlich kennt. Selbst da nicht. Habe ich auch schon Erfahrung gemacht. Und dann war ich... Es gibt einen Fall, es gibt einen Herrn Dr. Binz. Ist der bekannt? Nein. Ja, dann sollten Sie mit dem mal telefonieren. Binz? Ja, Binz. Der hat auch schon die gleichen Probleme wie Sie. Aha, gut. Ist auch Gutachter. Aha. Aber ich denke, er macht keine Gutachten mehr, aber trotzdem kann er Ihnen mal was erzählen. Ja, sehr gut, weil ich habe nämlich, bin dann vorgestern zu einem Krankenhaus in München, bin da zu einem Epigenetiker, weil da kam im Fernsehen vor einiger Zeit etwas und dann habe ich den angerufen, haben ungefähr eine Stunde oder was telefoniert, und habe ihn gefragt, ob er vielleicht auch mit dem Thema Hellseherei und so weiter was anfangen könnte, Okkultismus und so. Da sagt er, nein, eigentlich nicht, aber erzählen Sie mal. Habe ich da ein paar so Sachen von mir gegeben. Dann hat er gesagt, haben Sie Lust, dass Sie irgendwie so Versuchsreihe oder was da irgendwie mitmachen? Oder dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann war ich jetzt vorgestern da dort. Und einen Moment, Montag war es, ja. Und dann sagt er so nach einer gewissen Zeit, sagt er, was wollen Sie eigentlich von mir? Sag ich, ja, eigentlich will weniger ich was von Ihnen, sondern ich will eigentlich das, was ich weiß, will ich eigentlich an Sie weitergeben, damit Sie Leute, damit Sie Ihre Patienten, die zu Ihnen kommen, damit Sie die mal von verschiedensten Seiten beleuchten. Und dass die nicht alle in den Nervenheilanstalt dann kommen, weil es gibt eben bestimmte Gründe, warum manche Menschen eben so und so reagieren. Und da habe ich ja einige Dokumente gegeben und da meinte er, ja, das würde sich durchlesen, sagt er, aber jetzt sage ich Ihnen, ich sehe an Ihnen überhaupt nichts, was irre wäre. Sagt er, warum kommen Sie eigentlich? Ist das der einzige Grund? Habe ich gesagt, ja, eigentlich ja, sage ich, aber weil Sie jetzt gerade sagen, dass ich nicht irre bin, dass Sie an mir, Sie stellen keine Schizophrenie und gar nichts letzten Endes fest, haben Sie mir jetzt eigentlich auch gedient? Dann sagt er, wissen Sie, ich kann Ihnen irgendwie, mit einer Sache kann ich Ihnen weiterhelfen. Wenn man Sie in die Klapsmühle was bringen möchte, dann kann man das. Nur sagt er, ich habe kein Interesse daran, das zu machen. Ja? Und auch, glaube ich, nicht irgendeiner meiner Kollegen. Aber es gibt so, wenn man jemanden in die Klapsmühle bringen will, dann gibt es so ein paar Ausdrücke, irgendwas mit dissoziative Störung oder sowas, sagt er, da könnte man was zusammenbasteln, wenn man wollte. Sagt er, aber wenn ich ehrlich bin, eine dissoziative Störung, die könnte ich mir an mir selber auch sozusagen diagnostizieren, wenn ich mich bemühen würde. Und das kann man bei jedem machen. Sagt er, also ich sage Ihnen, Sie sind vollkommen klar im Kopf. Jetzt nochmal zu Ihrem Fall. Ja? Ja. Sie haben also ein teures Grundstück und Sie haben zwei Häuser gehabt und eins haben Sie noch, oder wie war das? Ich hatte im Münchner Westen, in der Bodenseestraße, hatte ich ein Vierfamilienhaus. Wie kamen Sie dazu? Durch Erbschaft. Mhm. Und da wurde schon gemankelt bei der Erbschaft. Da hat schon eine Dame, eine Rechtspflegerin, die bei der damals Vereinsbank, glaube ich, war das, tätig gewesen ist, die hat schon mein Geld sich unter den Nagel gerissen. Sie haben also dieses Grundstück und man hat schon versucht, Sie da in das Lied zu führen. Also und die Rechtsanwältin hatten, auch. Nein, ich muss noch vorher anfangen. Ja. Also ich habe das geerbt von meinen Großeltern. Ja. Und da habe ich auch Geld geerbt. Und also ich meine, das wird alles so lange so weit führen. Ja. Auf jeden Fall wurde da schon betrogen. Dann kann ich natürlich dann noch genauer irgendwie schriftlich oder was da machen. Ja. Dann war das Nächste, dass meine Mutter, mein Vater ist dann erkrankt. Und da hat es schon irgendwie mit Säcken zu tun gehabt, weil nämlich im Garten immer Kinder erschienen sind, die da irgendwelche Tütchen geworfen haben. Und als mein Vater dann im Sterben schon lag, dann sagte ihm der Arzt, dass man müsste meinen Vater rausnehmen, weil der ja jetzt, der hat einen Oberschenkelhalsbruch gehabt, da müsste man den ja jetzt nicht mehr im Krankenhaus behalten. Dann habe ich gefragt, ja, wie lange er denn noch leben kann und so weiter. Und dann meinte er ja so von ein paar Wochen bis ein paar Monate oder ein Jahr oder 5 Jahre oder 10 Jahre. Sagt er, das ist so alt, wie der Mensch eventuell wird, sagt er, aber es gibt keinen Grund, warum er nicht auch 10 Jahre noch leben sollte. Komischerweise hat dann die Krankenschwester, weil wir dann 3 Tage nicht da gewesen sind, weil wir eben dann ein Bett suchen wollten, hat dann die Krankenschwester, als meine Mutter dann wieder reinkam, hat sie gesagt, ja, wie können Sie Ihren schwerkranken Mann, der im Sterben liegt, wie können Sie den alleine lassen? Ich habe gesagt, da passt doch was nicht zusammen. Dann bin ich zu dem Arzt gegangen, habe ihn darauf angesprochen, dann ist der knallrot geworden, aber so knallrot, wie ich noch nie einen Menschen sehen habe, rot werden sehen habe. Und also auf jeden Fall, mein Vater ist dann gestorben. Dann, wobei ich auch sagen muss, da war dann eine Türkin da schon drinnen, als mein Vater gestorben ist, die hat also 5 Minuten später, war die schon da und wollte schon putzen. Dachte mir, aha, da sind die Türken bereits auch schon wieder. Weil die sind mir nämlich, als ich ungefähr 18 gewesen bin, war auf meinem Grundstück, waren da auch schon immer Türken, die eben mit mir anbandeln wollten. Also das mit den Türken, das ist schon sehr lange eben her. Mhm. Hat auch die Journalistin zu mir dann damals gesagt, dass die seit ungefähr gut 30 Jahren und länger ihre Fühler da schon ausgesteckt haben Richtung Deutschland. Dann ist meine... vorher und nachher haben wir dann die ganze Zeit eigentlich keine Post bekommen. Meine Mutter hat gesagt, komisch, wir müssen noch Post bekommen. Ich habe auch keine bekommen, also nur so vollkommen unwichtige Sachen. Dann ist meine Mutter an Borreliose erkrankt. Nein, ich habe noch was vergessen. Ich weiß nicht, ob ich das zuerst erwähnt habe. An den Fenstern unseres Hauses waren immer unten große Männerschuhabdrücke und an den Wänden so kurz unter dem Fenster waren dann kleine Schuhabdrücke. Am Schmutz haben wir es gesehen. Dass da jemand reingeklettert ist. Dreckige Fingertapser. Aber auch wieder von kleinen Kindern. Fingerabdrücke und Handabdrücke, ja, Fußabdrücke. Genau. Ja, und meine Mutter hat dann immer wieder gesagt, was machst du an meinen Blumentöpfen? Und die haben geäußert, ich mache deinen Blumentöpfen nichts. Dann habe ich dann mal nachgeschaut, dann habe ich gesehen, das waren keine Steine, sondern das waren Zecken. Dann ist mir aufgefallen, dass gewisse Leute immer zu mir gesagt haben, du baust du die Zecken im Blumentopf an oder baust du die Zecken im Briefkasten an. Irgendwann dann waren Tütchen, so kleine, diese weißen Schmucktütchen, die man für Billigschmuck da normal in Geschäften kriegt, die lagen dann bei mir ungefähr 3-4 Meter vom Gartentor entfernt, lagen die dann innerhalb des Gartens, habe ich die Tütchen mir angeschaut, da war nichts drinnen, außer ein bisschen Schmutz. Und das waren genau die Tütchen, die man dann später auch verwendet hat, um mir die Zecken ins Haus zu bringen. Das heißt, also ich vermute, dass man damals schon mit Zecken gearbeitet hat. Und da ist mir auch schon aufgefallen, immer beim äußeren Briefkasten, dass da manchmal eben Steinchen drinnen gewesen sind und es gab eigentlich keinen Grund, warum jemand Steinchen reinwerfen sollte. Dann ist meine Mutter erkrankt und auch an Zecken bissen. Und die hat sie mir vorher gesagt, schon ein Jahr vorher, hat sie gesagt, komisch, jedes Mal, wenn dieser Türke, dieser kleine Bursche, wenn der reinkommt und diesen Stadtanzeiger und, also 2 Zeitungen haben wir da immer bekommen, so ein Vorstadtboten und Stadtanzeiger. Und der kommt normalerweise, eine glaube ich kommt am Dienstag und das andere am Donnerstag, aber der kommt ja jeden Tag. Und jedes Mal, wenn ich im Garten bin und jäte da Unkraut, dann... Wenn der vorbeigeht, dann schüttet mir der immer etwas über den Kopf. Und ich habe mir damals gedacht, meine Mama hat vielleicht Arterienverkalkung, habe das nicht ernst genommen. Und dann hat sie gesagt, nein, du wirst ja dann sehen, dann muss ja irgendwie dann was aufgehen. Und dann ist auch alles mögliche ungerade. Genau an dieser Stelle, wo er das immer ausgeschüttet hat, waren dann ganz bestimmte Unkräuter. Also das heißt, er muss da Samen und Körnchen und Steinchen samt diesen Zecken oder irgendwie etwas da zusammen eben ausgeschüttet haben. Und es sind ganz bestimmte Pflanzen gewesen, die bei mir am Gartenrand auch gewesen sind. Also es muss regelrecht aufgesammelt worden sein. Oder was ist sonst noch? Graf Reut ist auch noch ein Stichpunkt, ja. Und dann ist und einmal habe ich dann gesehen, dass dieser Bursche dann bei uns, also beim Nachbarn dann vorbeigefahren ist mit dem Fahrrad und hat dann ein Glas übergeworfen mit irgendwie etwas drinnen, aber ich bin auch nicht sofort gelaufen. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, hat er also auch die Zecken dann mittels Glas über den Gartenzaun geworfen. Dann, meine Mutter ist dann erkrankt, schwer erkrankt an Borreliose. Wir wussten damals das noch nicht, aber heute weiß ich natürlich, dass das Borreliose war, weil die Symptome stimmen alle überein mit dieser Internetseite vom John Bleiweiß. Okay. 36 Seiten. Ja. Diese Symptome hatte ich fast alle und meine Mutter hat die auch, also in Massen gehabt, also ein Großteil dieser Symptome. Dann als meine, das ging dann immer noch weiter, eben ständig mit diesen Besuchen von diesen türkischen Kindern, nebenan hatte sich eine Schule dann etabliert für schwer erziehbare ausländische Jugendliche, in erster Linie Türken, Albaner, Rumänen, Russen und irgendwo ein Asiate und ein Afrikaner, glaube ich, waren auch dabei. Dann, als meine Mutter dann, auch eben, dass wir eben die ganze Zeit keine Post mehr bekommen haben. Meine Mutter, als die dann gestorben war oder gestorben worden ist, habe ich dann weiterhin also keine Post bekommen. Dann bin ich zu verschiedensten Stellen und habe halt da versucht, irgendwie das zu klären, warum ich keine Post mehr kriege. Es war also irgendwie nicht rauszukriegen. Irgendwann circa nach einem halben Jahr habe ich dann wieder Post gekriegt, aber es waren halt so viele Rechnungen letzten Endes, die ich gebraucht hätte, um meine Rechnung zu bezahlen. Ja, das war halt einfach nicht da. Ja. Dann fällt mir noch ein, dass ich bei einem Nachbarn dann gewesen bin, das war dann 2003 ungefähr. Das war, als diese A99 gebaut worden ist, wo es hieß, also diese Umleitung um München wird gebaut. Und dann habe ich mich bei der Lokalbaukommission und verschiedenen Behörden habe ich mich dann schlau machen wollen. Und dann war auch der Bezirksausschuss von München Pasing, der hat da über das Thema gesprochen, aber das Komische war, dass als ich dann da hingegangen bin, war da überhaupt keine Veranstaltung. Und dann kamen da ein, zwei Leute noch dazu und die haben dann gesagt, ach, dann ist es anscheinend wieder an einen anderen Ort geschoben worden, so wie das jetzt die letzte Zeit öfter ist. Ja, dann kann es eigentlich nur da und dort sein. Und da sind wir dann hin und dann stand, da war es wieder nicht an dieser Stelle. Und dann hing da ein Zettel, ja, wir sind im Gasthaus so und so. Und als wir dann dort ankamen, war schon ein Großteil der Sitzung vorbei. Also das war eindeutig gesteuert, ja, dass die Bürger da gar nicht eigentlich dann mitbestimmen sollten oder halt möglichst wenige da gewesen sind, ja, die dann, die eben da waren, die konnten halt dann bestimmen sozusagen bei der Abstimmung, was sie wollten. Das habe ich auch dann von anderen Leuten gehört, dass das eigentlich inzwischen üblich ist in München, dass man dann diese Treffpunkte dann immer irgendwie verschiebt. Dann hat zu mir jemand gesagt, ich sollte doch, wenn ich da genauer Bescheid wissen wollte, wie das mit dieser A99 ist, sollte ich doch zu einem Mann gehen, da will ich jetzt den Namen auch nicht nennen, der bei mir in der Nähe wohnt, der wüsste da am besten Bescheid. Zu dem bin ich dann. Und der hat dann zu mir gesagt, warum interessiert Sie denn das? Dann habe ich gesagt, ja, weil ich will wissen, ob mein Grundstück da mit beeinflusst ist. Ja? Und dann meinte er, ja, aber das wird ja so versteigert. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Sagt er, ja, da vorne, das wird versteigert. Habe ich gesagt, das kann nicht sein. Dann sagt er, welche Hausnummer? Sag ich, ja, 244. Dann sagt er, ja, das wird versteigert. Dann sage ich, kann nicht sein, verstehen Sie das nicht? Ich werde doch wissen, ob das versteigert werden kann oder nicht. Und dann sagt er, ja, aber ich, wenn ich Ihnen sage, ich weiß es. Dann sagt er, jetzt gehen wir mal raus, damit wir wissen, welches Grundstück es sich dreht. Ja, dann hat er mir das gezeigt, sagt er, ja, das kann nicht sein. Sagt er, warum? Sag ich, weil das meines ist. Dann sagt er, ja, aber ich weiß, dass es versteigert wird. Sag ich, einen Moment, ich zahle regelmäßig meinen Kredit, den ich aufgenommen habe, nach dem Tode meiner Mutter, um meine Schwester ausbezahlen zu können. Ja, und das kann überhaupt nicht sein. Ja, ich habe keine Probleme, irgendwie das zu bezahlen. Da sagt er, ja, aber ich weiß, dass es versteigert wird. Und von wem? Ja, da kann er sich drüber nicht äußern. Und jetzt weiß ich aber inzwischen, dass nämlich dieser Mann, der ist befreundet mit meinem jetzigen Mieter und der hat, das habe ich selber gesehen, habe ich selber fotografiert, der hat eine kleine Yacht vor der Türe stehen oder hatte er bis vor ungefähr einem Dreivierteljahr oder was, habe ich sie auf jeden Fall noch davor stehen sehen. Dann soll er einen ganzen Fuhrpark haben von teuersten Autos. Er hat einen Freizeitberuf noch, wo er Gegenstände herstellt, die mit Freizeit zu tun haben, und er soll angeblich bei einer Behörde arbeiten, vermutlich bei der Lokalbaukommission München. Das kann ich mir nicht sicher sagen, das müsste man rausbekommen, wenn man dem Mann mal irgendwie hinterher gehen würde. Und ja, einen Moment, wie geht es dann weiter? Meine Mutter war dann tot. Dann konnte ich natürlich, konnte ich das noch alles bezahlen. Dann waren diese Kinder weiterhin immer bei uns auf dem Grundstück. Und eines Tages war ich dann im Garten und dachte mir, da sind doch Füße hinter mir, als ich beim Gartenarbeiten gewesen bin. Und ich drehe mich, gehe so hoch vom Rosenschneiden und drehe mich um und merke schon beim Hochgehen, dass da eine Hand an meinem Kopf gewesen ist. Und als ich mich dann ganz umgedreht hatte, sah ich da einen türkischen Burschen hinter mir stehen. Und dann habe ich gesagt, was machst denn du hier? Und dann sagt er, ja, ist furchtbar verlegen geworden, er würde seinen Ball suchen. Ja, dann sage ich, einen Moment, den Ball suchst du auf meinem Kopf. Und es ist halt furchtbar verlegen geworden. Ich habe ihn mehrmals darauf angesprochen. Ja, und also es war nichts rauszukriegen aus ihm. Und dann habe ich gesagt, so ungefähr, jetzt hau ab hier vom Grundstück. Ja. Und dann kam er aber dann wieder irgendwann nach einer gewissen Zeit, war er wieder da, so, was suchst du jetzt schon wieder? Ja, da war ein Ball. Dann sage ich, den suchst du unter einem riesigen Reisighaufen, wo gar kein Ball drunter rollen kann, weil das Reisig dermaßen dicht ist, da kann keiner drunter. Und da ist mir aufgefallen, dass er Tage vorher, oder was hatte er dann, als ich ihn so auf größere Entfernung gesehen habe, dachte ich mir, der fährt jetzt da irgendwie mit der Hand so da drüber, wie einem ausgebreiteten Arm, wie ein Seemann. Ja. Danach war mir klar, also heute ist mir klar, der hat Säcken da drauf geschüttet auch. Und dann, was war das Nächste? Dann haben mir die Nachbarn auch immer erzählt, die Kinder wären auch bei ihnen. Und eigentlich alle die Nachbarn, die zu mir gesagt haben, dass diese Kinder auch bei ihnen dann immer auf dem Grundstück sind. Die sind immer von einem Grundstück zum anderen gesprungen, über die Gartenzäune hinweg. Die haben alle dann die Symptome von Borreliose gehabt. Unter anderem hat sich die eine Nachbarin hat sich dann vor den Zug geworfen, wegen dieser also damals wusste ich noch nicht, dass es Borreliose ist. Die hat sich umgebracht. Geschildert, aber die hat sich dann in Zug, in Neuaubing, Freiham, da auf diesen Gleisen vor die S-Bahn dann geworfen. Und die hat mit mir noch gesprochen, hat gesagt, ich halte es nicht mehr aus, dieses wattige Gefühl im Kopf. Und ich bin so depressiv und mein Mann sagt immer, ja, das kommt daher, weil ich die Arbeitsstelle eben da vorne verloren habe, weil er dieses Geschäft dicht gemacht hat, ein großes Bauwarengeschäft. Und ich habe gesagt, na, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist doch nichts, was dich umwirft. Und da sagt sie, ja, das sage ich meinem Mann auch immer, aber der glaubt es nicht. Ja. Halt, jetzt möchte ich mal auf das andere Thema zurück. Ja? Sie sagten, man hat Ihnen gesagt, der Mann, der die Medizinprodukte verkauft, man könne sie nicht mögen, nicht leiden, weil sie die Leute auf Borreliose ansprechen. Und wer waren diejenigen, die sie nicht leiden könnten deswegen? Die Ärzte, die Apotheker, die Leute von den Betreuungszentren, von diesen Demenzzentren. Und warum konnten diese Menschen sie nicht leiden? Ja, dieser Mann hat gesagt, weil diese Leute eben wissen, dass ich die Leute auf der Straße eben darauf anspreche, also die Leute, wo ich sehe, die haben Borreliose, ja, dass ich die anspreche und sage, hören Sie mal, Sie haben Borreliose, gehen Sie zum Test, lassen Sie einen Borreliose-Test machen, lassen Sie den in diesem und jenem Zentrum machen, in diesem Diagnoselabor. Und dann gehen Sie zu der Ärztin, die mich auch wieder auf die Füße gestellt hat mit IPT-Behandlung, IPT, insulinpotenzierter Therapie. Heißt das so viel, man wollte gerne weiter an diesen Menschen verdienen? Ja, freilich. Und Sie hätten diesen Verdienst gestört? Ja, genau. Und deswegen konnte man Sie nicht leiden? Ja, oder kann man mich nicht leiden? War das wirklich der Grund? Bitte? War das wirklich der Grund? Bin ich mir sicher, dass es einer der Gründe ist. Also Verdienst. Ja, unter anderem hatte ich einen Schüler, einen türkischen, der hatte keine Lust zum Lernen. Und dann, ich habe immer versucht, mit dem irgendwie zurechtzukommen. Ich hatte fast nur türkische Schüler. Und dann habe ich eben mal mitbekommen, dass er so auf die Mädchen fixiert ist. Und dann habe ich die Mädchen gewarnt. Da habe ich gesagt, hört mal, der will nichts anderes als euch an die Wäsche gehen. Und irgendwie muss er das mitbekommen haben. Und daraufhin haben zu mir dann Mädchen gesagt, seien Sie vorsichtig vor dem, der hasst Sie. Und dann haben sie mich gewarnt, haben sie gesagt, der hat einen schwarzen Gürtel im Judo und weiß Gott, welche Gürtel er inzwischen dann noch weiter bekommen hat. Und da habe ich richtig gemerkt, dass mich der gehasst hat. Und dann habe ich irgendwann mal, also die Kolleginnen haben dann diese Klasse, mit der sie da so schlecht ausgekommen sind, haben dann die türkischen Schüler zu sich nach Hause eingeladen. Wir waren da vielleicht so 4, 5 Kolleginnen oder was. Und ich hatte die auch mal eingeladen. Und es ist mir dann aufgefallen, dass diese Schüler bei mir, ist mir dann aufgefallen, dass sie bei mir gestohlen hatten. Und einer dieser, das war ein Jovanovic, fällt mir jetzt der Name nicht, der Vorname nicht ein, der kam dann immer zu mir und wollte eben in die Wohnung meiner Mutter runter. Das heißt, also er freut es mir klar, weil nach dem Geräusch, das da gewesen ist in seinem Rucksack, war das die Kamera und so viele Gegenstände, die er von meiner Mutter aus der Wohnung meiner Mutter gestohlen hatte, im Erdgeschoss. Zu der Zeit, wo ich die damals eingeladen hatte, wo wir im Garten zusammen gewesen. Das heißt, Sie hatten Leute eingeladen, die Sie dann bei der Gelegenheit bestohlen haben? Ja, Schüler. Ja. Und hernach ist mir dann klar geworden, warum der Direktor eben uns immer gewarnt hatte, wir sollen die Schüler nicht einladen, aber anstatt dass der Kerl einen Mund aufgemacht hätte und gesagt hat, warum, weil es Diebe sind, ja, dann wäre gewarnt gewesen. Ein Moment, mein Hund steht vor der Tür, eine Sekunde. Und dieser Schüler muss mit der Frau eines Freundes von mir bekannt sein, weil dieser Schüler hat dann zu mir gesagt eines Tages mal, wenn Sie weiterhin auf mich so losgehen, und ich habe gesagt, ich gehe doch gar nicht auf die los, ich will nur, dass du was lernst und ich will dir helfen, ja, ich meine es doch nicht böse, ich will doch, dass du die Schule schaffst. Und dann hat er gesagt, wenn Sie mich weiterhin so vertreten, werde ich dafür sorgen, dass Sie nicht mehr aus dem Fenster Ihres eigenen Hauses rausschauen, eines Tages mal. Und dann haben Schüler zu mir gesagt, seien Sie vorsichtig vor dem, weil der hat da draußen Verwandte in der Bodenseestraße in München-Neuaubing. Und jemand anders hat dann mir auch erzählt, dass der jemand vom Autohandel, also dass einer der Verwandten da eben einen Autohandel in der Bodenseestraße hat und er selbst oder die Eltern hatten am Mittleren Ring hatten sie ein gut gehendes. Jetzt müssen wir mal auf dieses andere Thema kommen. Denn das kann ja noch sicherlich viel dauern. Sie hatten irgendwann einmal Besuch und Personen kamen auf Sie zu und hatten Sie bedrängt, dass Sie bewusstlos wurden. Als ich damals aus meinem Haus dann rausgeworfen worden war, von diesem Meier Emmeran, habe ich ja dann im Auto 3 Tage was genächtigt und da kam dann dieser Reinhard Dilk, Der Freund meines Mieters, das wusste ich auch, das wusste ich damals schon, ja. Der Freund meines Mieters kam auf mich zu und meinte, du kannst doch hier nicht wohnen. Und bei dem habe ich dann eine Zeit lang gewohnt und habe das nicht mitbekommen, dass mich der betäubt und vergewaltigt hat. Mir ist dann plötzlich, also ich konnte das dann alles zusammenreimen, das war dann also plötzlich wie, es ist irgendwie ein Geist ist plötzlich nach dem anderen und gedacht, aber jetzt verstehe ich das, warum der immer sein Glas mit dem ganz leichten Sprung haben wollte und warum er immer einen ganz bestimmten Teller hergenommen hat. Und also das hat einfach alles zusammengepasst. Und warum er sich aufgeregt hat, dass ich die alten Medikamente aus seinem Schrank dann wegwerfen wollte, weil ich gesagt habe, sei doch so nett, du wohnst bei mir dafür, kannst bei mir bitteschön die Wohnung immer irgendwie sauber halten. Und ich dachte mir, solange, bis ich nicht irgendwie eine Lösung finde, wie ich jetzt weiterlebe, also mache ich halt das. Ja? Ich dachte mir, das ist ein Freund von dem anderen, Freund in Anführungszeichen. Ja? Und dann hat es halt alles zusammengepasst, da haben wir gesagt, komisch, warum? Ich war letztes Mal im Geschäft und habe gesagt, ich möchte die Ware heute abholen. Und da meinten die ja, warum heute? Sie hätten es ja gestern abholen wollen. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir gleich ein ganzer Tag abgegangen ist. Und das hat sich dann alles hat dann eindeutig darauf hingewiesen, dass der mich eben betäubt hat. Unter anderem bin ich von jemandem darauf hingewiesen worden auf eine Fernsehsendung, die jetzt schon dreimal im Fernsehen lief, wo es darum ging, dass eben Frauen vergewaltigt werden und das oft gar nicht wissen, sondern sie wundern sich, warum habe ich Sperma an mir, warum rieche ich nach Mann und so weiter, obwohl ich ja mit einem Mann gar nichts zu tun hatte, warum habe ich blaue Flecken oder bei mir war es dann so, dass ich gesagt habe, warum ist mein Rollo plötzlich, warum funktioniert das nicht mehr, das Rollo von der Balkontüre. Und warum fehlen mir plötzlich meine Spritzen, die ich für homöopathisches Schlafmittel verwendet habe, warum sind es plötzlich so wenige? Ja? Das wären jeden Tag weniger, obwohl ich mir zurzeit überhaupt nicht spritze. Und dann konnte ich das wieder zusammenfügen, weil ich dann nämlich Spritzen bei mir vor der Balkontüre dann liegen habe sehen, hinter Steinen und einer Milchflasche und einer Sektflasche und so weiter versteckt, was ich da so zugedeckt hatte, eben gegen die Sonne. Und dann dachte ich mir, jetzt verstehe ich das. Der hat doch damals zu mir gesagt, ja, jetzt geh rein, mach schnell. Und dann dachte ich mir, aha, der wollte, dass ich schnell mache, weil er mir nämlich, als ich da einen Stich verspürt hatte im Rücken, dass der mir nämlich etwas gespritzt hatte und er dann wollte, dass wir schnell ins Haus einkommen, damit ich nicht vor der Türe schon zusammenbreche. Und danach eben dann mein Schlüssel irgendwie weg gewesen ist und weiß Gott, was noch alles und dann das Rollo eben nicht mehr richtig funktioniert hat und dann fiel mir auch ein, warum der mich vorher gefragt hatte, was ich denn mache, wenn es so heiß ist, ob ich denn da die Fenster da alle offen lasse in der Nacht und weiß Gott, und was ich mit der Balkontüre mache und so fort. Ja, also es hat alles zusammengepasst und ich habe auch dann diese Mittel bei ihm gesehen, zum Beispiel dieses Tilidin, das weiß ich heute noch, weil ich mir gedacht habe, bau dir deine Eselsbrücke, dachte mir, aha, deutsche Industrienorm und Feldherr Tilly, von daher weiß ich das noch und es kam dann eben da bei dieser Fernsehsendung. Ja, halt, wir wollten erstmal auf die wichtigsten Themen kommen. Ja. Jetzt zählen Sie mir auf die wichtigsten Ereignisse. Einmal, Sie wurden von 8 Leuten umringt, war das so? Ja. Und Sie waren danach bewusstlos. Was war noch ein wichtiges Erlebnis? Ja, da war ich also kurzzeitig bewusstlos und da haben die dann, und dann haben sie mich eben erpresst und haben gesagt, ja, also... Halt, jetzt erzählen Sie mal, was passierte eines Tages mit den 8 Leuten, was passierte eines Tages? Also das war, als ich eben 2006 nicht sofort aus dem Haus ausgezogen bin nach der Versteigerung, sondern eben da noch drinnen geblieben bin, weil ich eben kräftemäßig nicht konnte und das alles sich so in die Länge gezogen hat. Heute weiß ich natürlich, weil ich betäubt worden bin. So, und da waren dann eines Tages, waren dann die da, das war irgendwann im Dezember 2006, dass die dann gesagt haben, wenn sie jetzt dann sofort ausziehen. Ja, und wer die? Diese Leute, dieser Herr Emmerer Meier, Mann. Ersteigerer? Der Bruder des Ersteigerers. Ja. Dann seine Frau, dann der Sohn Thomas, dann glaube ich noch einer der beiden Söhne, der dickere von denen, fahren sie aber zur Nominate und dann einige Arbeiter, wovon auch einer Thomas ist. Der eine war ein Deutscher und das andere waren, glaube ich, zwei Rumänen und Bulgaren oder was, ja. Und die haben mich da dann eben in den Clinch genommen. Erzählen Sie mal, was haben die gemacht, was passierte Ihnen? Die haben bis drei gezählt und da haben sie... Nein, die Situation. Sie waren wo? Ich war im Keller meines Hauses. Ja, und jetzt bitte Stück für Stück erzählen. Und da sind die reingekommen, alle reingestürmt, sind auf mich los und haben mich umringt. Und circa fünf von denen haben dann mich so stark umringt, dass sie sich so um mich herum haben sie die Arme rumgelegt, einer um den anderen. Und ich war mittendrin und haben sie bis drei gezählt, eins, zwei, drei. Und im selben Moment, bei drei haben sie dann zusammengedrückt. Und dann habe ich nur noch gemerkt, dass mir schwarz geworden ist vor den Augen. Und dann, wie lange das gedauert hat, dass mir das schwarz vor den Augen war, das waren vielleicht ein paar Sekunden oder was, schätzungsweise. Und dann, als sie wieder losgelassen haben, haben sie zu mir gesagt, wir empfehlen Ihnen, dass Sie auf der Stelle aus Ihrem Haus ausziehen. Und wenn Sie das nicht tun, dann werden wir dafür sorgen. Das machen wir aber nicht selbst, sondern wir machen uns da nicht selber die Finger schmutzig, sondern wir haben da unsere Leute, die das für uns machen. Und die sind auch nicht zimperlich. Deswegen empfehlen Sie mir, dass ich selbst freiwillig so schnell wie möglich ausziehe. Denn sonst wird mir das leid tun, sofern mir dann überhaupt noch etwas leid tun kann. Und ein anderes Erlebnis, ähnlich wie sowas? Gab es noch was? Zum Beispiel auf... Super, Sie sind Hellseher. Ich war oft in Unterführungen oder irgendwo auf der Autobahn und da wurde ich dann bedroht. Was heißt, ich wurde von der Straße gedrängt. Das Schärfste war... einmal war es bei einer Unterführung in München, wo ich dann an die Wand gedrängt werden sollte im Tunnel. Dann einmal war es dann auf dieser A99, da wo es da so gestunken hatte, aber das war nicht an dem Tag, sondern an einem anderen, wo dann einer einmal links und einmal rechts neben mir gefahren ist und dann plötzlich eben hat er versucht, mich da eben wieder an die Wand zu drängen. Dann habe ich gemerkt, das ist doch immer das gleiche Auto, die mich da an die Wand drängen. Und dann war es einmal auf dem Autobahnrondell bei der Autobahneinfahrt Richtung Starnberg beim Luise-Kieselbach-Platz. Da fuhr der mal rechts, mal links und dann plötzlich und habe mich immer eben versucht, da wegzudrängen aus meiner Spur. Und dann plötzlich erschien er auf der rechten, auf der Standspur und hat im selben Moment, wo ein Auto links von mir auf der zweiten Spur vorbeigefahren ist, wollte er mich von der ersten Spur eben rüberdrängen in diese zweite Spur in das andere Auto rein. Und ich habe halt Gott sei Dank immer richtig reagiert. Und irgendwann nach dem so und so vielten Versuch hat er es dann sein lassen. Man hat sie versucht abzudrängen und wollte einen Unfall riskieren? Ja, wollte einen Unfall letzten. Ich wollte mich in den Unfall hinein manövrieren. Mhm. Und ich bin öfter auf der Bodenseestraße oder Landsberger Straße, hat man mich öfter verfolgt. Und dann ist man so neben mir hergefahren. Ich habe dann runtergeschaut, dachte mir, was ist denn das für ein Trottel, der mich da dermaßen in Probleme gebracht hat. Und dann haben die ganz frech raufgeschaut, es waren immer die gleichen. Und der eine davon, den ich also bei meinem Beifahrersitz sehen konnte, war auf jeden Fall kein Deutscher, sondern es war irgendwie so Bulgarier oder Rumäne. Es war auf jeden Fall einer von den Leuten, die dann beim Auszug, beim Rauswurf dann dabei gewesen sind. Das war einer von diesen Mitarbeitern. Der hat mich dann ganz frech angeschaut und hat mir so unverschämt ins Gesicht gegrinst und sind dann auch gleich wieder sehr, sehr dicht dran gefahren. Und gibt es noch ein drittes Erlebnis? Ein Moment mit Gewalt eingesetzt, das momentan gerade nicht, sondern dass ich eine Dame, ich habe mein Haus dann mir wieder mal angeschaut und da kam dann eine Dame auf mich zu, die diese Zeitungen eben gebracht hatte, diesen Stadtanzeiger oder irgendetwas, und die hat dann gesagt, ach, wo sind Sie denn jetzt? Ich sehe Sie nicht mehr, wo wohnen Sie denn jetzt? Und dann bin ich mit der etwas zum Reden gekommen und dann hat die zu mir gesagt, dass sie durfte mir diese Zeitung nicht mehr bringen und der Mann, dieser Meier Emmeram, hat sie bedroht. Er hat gesagt, wenn sie brauchen der Frau überhaupt keine Zeitung mehr bringen, die braucht keine Zeitung mehr. Ja. Sie hat gesagt, in einer Art und Weise, dass ich es mit der Angst gekriegt habe. Ich habe gesagt, können Sie mir das irgendwie schriftlich geben? Da sagte sie, wenn das irgendwann vor Gericht kommt, sage ich gerne aus, aber dass ich Ihnen jetzt das schriftlich gebe, dann muss ich sagen, habe ich Angst. Also es gibt da sicher noch einige. Also ja, zum Beispiel im Keller meines Hauses hat man die Gegenstände alle durchsucht, hat dann die Sparbücher meiner Mutter an sich genommen, und als ich jedes Mal, wenn ich da rein bin, habe gesagt, einen Moment, ihr wolltet ja eigentlich nur schauen nach der Heizung und so wollte dann wieder gehen, jetzt seid ihr immer noch da herunter. Und dann hat mich dieser Meier Thomas, der jüngste von diesen Söhnen, glaube ich, der hat mich dann dermaßen angegiftet und hat gesagt, also hat mich angeschrien, gehen Sie heraus, ja. Und ich habe damals irgendwie wegen dieser Betäubung eben konnte ich nicht so reagieren, dass ich irgendwie dann zur Polizei gegangen wäre oder was, oder sonst halt irgendwo hingegangen wäre, und der hätte versucht, mich da zu wehren. Ja. Ich muss allerdings sagen, ich habe meine Mieterin, diese Mieterin, die ich hatte, die hat zu mir jetzt erst vor ein paar Tagen wieder gesagt, weil ich habe die mehrmals schon angerufen, die hat zu mir gesagt, ja, also ich sage vor der Polizei oder sage vor dem Gericht aus, weil der Meier Emmeram nämlich diese Frau in finanzielle Probleme auch gebracht hat. Also das war eine von meinen Mieterinnen. Da hat er einen Deal, hat er mit den anderen drei Leuten, die bei mir Mieter gewesen sind, gemacht. Unter anderem eben auch mit dieser einen, zuerst nicht. Die anderen zwei haben jeweils Geld bekommen, die hat er gut ausbezahlt, damit die dann die Wohnung verlassen haben, also mein Haus verlassen haben, und die andere, zu der hat er dann gesagt, sie braucht diese Möbel, die Gartenmöbel und irgendwie ein Sofa oder was im Haus, braucht sie nicht mehr raustun, da kümmert er sich dann schon drum. Weil sie gesagt hat, ja, aber mein Bruder ist jetzt da, der würde das Ganze entsorgen. Er hat gesagt, nein, lassen Sie das, also das machen dann schon wir. Und dann hat er ihr aber unverschämterweise auch eine Rechnung für die Entsorgung gestellt, obwohl er den Gartentisch dann, glaube ich, an meinen Nachbarn weitergegeben hat. Also das heißt, er existiert irgendwie noch oder hat dann noch existiert. Das heißt, er hat es gar nicht entsorgt, also er hätte gar nichts dafür verlangen dürfen. Und das... sie hat sich dann geweigert, sie hat gesagt, nein, das zahle ich nicht. Dann ging das Ganze vor Gericht, und da hat mich dann die Rechtsanwältin von meiner Mieterin hat mich dann bestellt als Zeugin. Ich habe aber keine Post bekommen. Und dann hieß es, ja, aber das kann nicht sein, weil schließlich weiß ich genau, dass meine Rechtsanwältin dir das zukommen hat lassen, dass du als Zeugin eben aussagen sollst. Und dann sage ich, ja, also ich komme ja so und so, also wenn du das willst, ja, und wenn du mit deiner Rechtsanwalt das nochmal ausmachst, damit ich da auch bei Gericht dann erscheinen darf. Und dann war diese Richterin, die war da baff erstaunt, warum ich hier erscheine. Ja. Und beim zweiten Mal, ich weiß nicht, war das dreimal, auf jeden Fall hat die beim zweiten Mal oder was hat sie dann gesagt, den werde ich mir kaufen, den werde ich zeigen, dem Herrn Meier, dass der krumme Dinger dreht. Und dann habe ich zu meiner Mieterin gesagt, sage, naja, das werden wir dann sehen, ob er diese Richterin auch dann bedroht oder was er sonst mit der macht. Ich bin dann also bei Gericht erschienen, obwohl ich glaube ich auch wieder nicht per Post geholt worden bin. Und als ich dann erschien, war die auch also irgendwie sozusagen, also eigentlich sozusagen ziemlich erstaunt. Und dann habe ich zu meiner Mieterin gesagt, und jetzt macht er einen Deal mit dir, denn wenn das Ganze weiterverfolgt wird, ja, dann ist es ja für ihn sehr ungünstig, weil du musst jetzt mundtot gemacht werden. Und genau so war es dann. Sie kam dann raus und hat dann zu mir, als ich dann gesagt habe, nachher den Deal gemacht, hat sie mit der Schulter so gezuckt und hat aber dann die Augen so gesenkt und hat die Augenlider geschlossen und wieder aufgemacht und dann wieder geschlossen, so nach dem Motto, ja. Und dann meinte sie, sie darf nichts äußern, sie darf nichts sagen. Und ungefähr irgendwann Monate später hat sie dann gesagt, naja, Pauline, was soll ich dir jetzt sagen? Ich darf nicht drüber reden, weil sonst, wenn ich über das spreche, dann hat man gesagt, dass ich dann irgendwie eine Strafe bezahlen muss. So, jetzt möchte ich von Ihnen eine Zusammenfassung haben. Gibt es irgendwelche Amtsträger, die darin verwickelt sind? Im Ganzen? Wer auf jeden Fall verwickelt ist, ist ein Richter. Weil da gab es viele Fälle jetzt noch. Das ging ja bis vor einem Jahr oder was ging das, wo ich immer wieder mal bei Gericht erscheinen oder erschienen bin, weil ich eben bestimmte Dinge nachweisen sollte oder halt bestimmte Dokumente nicht bekommen habe. Und da war der Richter dann sehr erstaunt. Eine Dame hat mir gesagt, ja wieso, wenn Sie diese Schriftstück noch nicht bekommen haben, dann kommt es schon noch irgendwann. Dann habe ich gesagt, ja, aber heute ist der letzte Tag. Wenn ich bis heute diese Summe nicht bezahle, dann wird mein zweites Objekt auch noch versteigert. Und dann hat sie gesagt, nein, wenn Sie das noch nicht bekommen haben, dann ist es schon in Ordnung. Dann habe ich gesagt, nein, ich gehe hier nicht raus, bevor ich nicht diese Telefonnummer und die Anschrift und die Kontonummer von diesem Mann habe, wo ich heute am 16. Juni, glaube ich, eben diese Summe von 600 Euro oder was einbezahlen muss. Die hat immer versucht, mich abzuwimmeln und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann muss ich halt einen anderen Weg finden und dann bin ich zum Gerichtspräsidenten und dann meinte die zuständige Dame vom Gerichtspräsident, ich soll gleich wieder hin, also sie hat dann mit dem Gerichtspräsidenten gesprochen und dann hat sie gesagt, ja, ich soll gleich wieder hingehen und soll sagen, sie müssen mir auf der Stelle das geben. Dann war ich wieder bei der dementsprechenden Stelle, die haben dann gesagt, nein. Und das können sie mir nicht geben und dann sagen sie, sie haben ja jetzt da nichts und so weiter und ich kann ruhig gehen. Das hat schon alles seine Ordnung. Dann bin ich wieder zum Gerichtspräsidenten und dann hat die Dame nochmal mit ihm gesprochen und dann hat sie gesagt, der Gerichtspräsident hat jetzt zu mir gesagt, ich soll sofort zurückgehen, er ruft jetzt da dort an, damit mir jetzt die auf der Stelle diese Kontonummer und so weiter geben und die Adresse, wo ich dahin muss, wenn ich das persönlich bezahlen möchte. Und daraufhin erschien dann der Richter mit hochrotem Kopf und hat gesagt, ja, ich habe so viel Arbeit und so weiter und das habe ich irgendwie übersehen oder so ähnlich war die Formulierung. Naja, also wenn das nicht so gewesen wäre, wenn ich es nicht bezahlt hätte, wäre an diesem Tag bereits die Versteigerung meines zweiten Besitzes beschlossen gewesen. Also ich sage ja, normal dauert das 8 Stunden, was ich zu erzählen habe. Mhm. Haben Sie eine Chronik niedergeschrieben? Ja, ich will ein Buch über das Ganze schreiben. Unter anderem habe ich vor einiger Zeit dann mit einem Herrn Schlötterer gesprochen. Ja, kenne ich. Haben Sie von dem die Kontaktdaten? Ja, die habe ich. Ich suchte die noch, aber ich habe die nicht. Herr Schlötterer ist ja bekannt geworden. Der ist ganz normal im Telefonbuch zu finden, irgendwo nähe Pullach. Pullach? Ja. Mhm. Ich muss schauen, ich habe wahrscheinlich die Telefonnummer irgendwo, aber ich finde es halt nicht so oft. Wo liegt Pullach? Pullach in der Nähe von München, so Grünwald, Pullach da. P-O oder P-U? P-U-L-L-A-C-H, Pullach. Ja. Also man hat Ihnen regelmäßig die Post gestohlen, um Sie in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen? Ja, genau. Und derjenige, der das getan hat, gehört wie in welche Gruppe etwa? Der Meier Emmeram, das ist der seine Frau hat diesen Besitz ersteigert. Und diese Frau Meier, die hat... Die soll eben anstelle des Meier Emmeram, weil er, glaube ich, schon Offenbarungseid leisten musste, also ist die anstelle von ihm aktiv. Und und zu mir hat eben ein Herr Heinz Neumann, schreiben Sie sich den Termin, den Namen gleich auf, weil da kommt noch was Wichtiges, dieser Herr Heinz, ich habe gerade den Faden verloren, weil mich das alles so aufregt. Also dieser Herr Heinz Neumann, der war mal bei mir zu Besuch und dann kam er rein und hat gesagt, was hast denn du mit diesem Schwein von Meier zu tun? Das ist ja ein Sklave vom Huber. Dann habe ich gesagt, und wer ist der Huber? Sagte ja, der Huber ist ein Immobilienhai, der in ganz Deutschland tätig ist. Und das ist eben nur einer von seinen Sklaven. Also hatten Sie es mit einer Immobilienfirma zu tun und eine Person, die für den arbeiten muss, hat sie geschädigt? Nein. Jetzt sagen Sie mal gar nichts, weil da kommt jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Das war kriminell bis zum Gehtnimmer. Jetzt ist es weg. Ich hoffe, es fällt mir dann wieder ein. Ich habe einen Herrn Heinz Neumann kennengelernt bei irgendeiner Situation. Und dieser Herr Heinz Neumann, als der zu mir kam und hat mich besucht, hatte eben diesen Meier Emmeran, der mich um mein Haus in Grundbesitz gebracht hat. Mhm. Der hat den gesehen und hat gesagt, was macht der bei dir? Mhm. Denn der Heinz, dieser Meier ist für einen Huber, einen Immobilienhai tätig. Und er ist nur einer von diesen Sklaven. Mhm. Ja? Und der Herr Heinz Neumann hat gesagt, und habe ich gesagt, und woher kennst du den? Sagt er, ja, weil dieser Huber, der hat noch andere Sklaven, die da tätig sind, in der gleichen Art und Weise wie der Meier. Und einer von diesen Typen, der für den Huber tätig ist, der hat ihn um Haus und Grundbesitz gebracht. Der hat ihn um die Diskothek New York in München in der Sonnenstraße gebracht, um noch eine Diskothek, auch in der, glaube ich, Sonnenstraße, und um sein Hotel auf einer Insel, ach, jetzt weiß ich, wie heißt die, irgendwie Jüst oder Helgoland oder wie heißen diese prominenten, weiß nicht, einer von diesen berühmten Inseln da. Das hat auch alles verloren. Und da haben ganz bestimmte Rechtsanwälte, die waren da mit tätig. Ich weiß auch, welcher Rechtsanwalt, nur mir fällt der Name nicht ein, aber ich kenne die Stelle, weil ich mit dem Herrn Heinz Neumann selbst da dort gewesen bin. Bei diesem Rechtsanwalt. Ja. Ich war sogar nicht nur heraußen gestanden, sondern bin mit hinein. Und eine Italienerin, die ich kennengelernt hatte, die hat zu mir gesagt, dass sie für diesen Mann gearbeitet hat, für diesen Rechtsanwalt. Und sie sagt, das verstehe ich nicht, der war doch ganz korrekt. Dann habe ich gesagt, ja, also anscheinend doch nicht so korrekt, weil der muss mit gewissen anderen Leuten, die also eben dann den Besitz sich unter den Nagel reißen wollten von dem Herrn Heinz Neumann, da hat der mit denen zusammengearbeitet, dieser Rechtsanwalt in der Schwanthaler Straße. Jetzt muss ich noch so sagen, nämlich der Türke, der dann auf meinem Objekt in der Bodenseestraße dann die Bauarbeiten gemacht hat. Das hat man mir gesagt, das ist ein Herr Kawun. Und ich glaube, dieser Schüler von mir damals, der hieß auch Kawun. Das muss ich aber erst ermitteln jetzt, aber ich glaube, er hieß Kawun. Auf jeden Fall, dieser Herr Kawun, Ibrahim Kawun, der ist seit circa 20, 30 Jahren, ich glaube eher 30 Jahre, ist der in München einer der führenden Leute im Bauwesen, also von den Türken. Mhm. Und der fährt mit seinen Autos in Pasing und weiß Gott wo, fährt der immer rum. Und seinen Hauptsitz hat er, glaube ich, in der Schwanthaler Straße, da sieht man das ganz groß, Kawun, das ist in der Nähe von der Theresienwiese. Und ich habe vor einiger Zeit mein Auto zur Reparatur nach München, Martinsried ungefähr, gebracht. Und dann wurde das die ganze Zeit nicht repariert. Ich habe mein Auto da hingebracht und dann dachte ich mir, ich glaube, ich sehe nicht recht, da wo ich mein Auto hingebracht habe. Gleich das Nachbargrundstück stand drauf, groß Kawun. Auch, also auch wieder diese Baufirma, das heißt, also ein anderer Sitz von diesem Herrn Kawun noch. Mein Auto ist nicht repariert worden, bis heute nicht. Man sagt mir immer, das Auto war so schmutzig und ich hätte es putzen müssen. Das ist der Grund, warum das Auto noch nicht repariert ist. Ich Unsinn. Glaube was anderes. Ich glaube, dass das Auto deswegen nicht repariert worden ist bis heute, weil dieser Herr Kawun gesehen hat, dass das mein Auto, das immer vor meinem Grundstück in der Bodenseestraße stand, und dass er wahrscheinlich gesagt hat, repariert das Auto nicht, denn wenn ihr das Auto repariert, ja, dann fährt ihr in der ganzen Gegend rum und wird da alles Mögliche verkünden. Und das will ich nicht. Ich will, dass diese Frau möglichst handlungsunfähig ist. Denn das habe ich jetzt schon von anderen Leuten gehört, die auch gesagt haben, man hat sie handlungsunfähig gemacht. Ich habe da mehrere Leute kennengelernt. Ich war, jetzt muss ich es anderen noch erzählen. Ich war in einem Café in der Gräfstraße und dann habe ich diese Geschichte, habe ich ja ständig irgendwo erzählt. Ja? Mhm. Und dann meinte, und dann bin ich rausgegangen aus dem Café und dann hat im selben Moment, ganz schnell, ein Mann, knapp 2 Meter, bildsauber, um die 50 rum oder was, hat der auch gleich gezahlt und dachte mir, das schaut jetzt so aus, als würde der bezahlen wollen, damit er mit mir reden kann. Und ist dann sofort hinter mir her, lief neben mir her und hat gesagt, übrigens, ich habe das mitbekommen, was Sie da erzählt haben. Sie sind geistig vollkommen normal, Sie sind kerngesund. Sie leiden nicht unter Verfolgungswahn, sondern diese Dinge, die passieren wirklich. Und lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Sie verrückt sind. Aber wie gesagt, im Moment sind Sie da irgendwie in dieser Branche tätig, dass Sie da Bescheid wissen. Sind Sie vielleicht Anwalt oder Richter etwas? Und er hat gesagt, ich will sich da nicht äußern, aber er hat mit dieser Branche eben zu tun. Und dann ist der in einen Audi 8, glaube ich, gestiegen, aber ich war so verdattert, dass ich mir die Nummer nicht gemerkt habe. Ein anderes Mal war ich dann in Pasing bei einem Computercenter und wollte da ein Fax schicken und da war da ein Mann drin, der furchtbar nervös gewesen ist. Und dann kamen wir eben dann zum Reden, ja, aufgrund seiner Nervosität und sagte, da wären Sie auch nervös. Ich muss ganz schnell da an irgendeine Behörde oder ein Gericht oder was, müsste er da was schicken. Und dann habe ich gesagt, oh, dann glaube ich, haben wir uns was zu erzählen. Da sagte er aber nicht hier herinnen, wenn Sie wissen, was ich meine, weil das hat einem Araber gehört oder gehört einem Araber, dieses Computergeschäft. Und dann hat er draußen zu mir gesagt, er hat an einen Ägypter, hat er seinen Haus- und Grundbesitz verloren und man will ihn jetzt in eine Nervenklinik bringen, weil er renitent ist, weil sich das nicht gefallen lässt. Und weil ich gesagt habe, könnten wir uns nicht zusammentun und gemeinsam kämpfen. Dann meint er, seien Sie mir nicht böse, aber ich will nicht in der Nervenklinik landen. Das ist dann so wie kurz davor, dass er in die Klapse kommt. Und dann habe ich mir die Autonummer gemerkt und habe die dann einer Journalistin dann auch gegeben. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo diese Autonummer habe. Ich dachte mir, die hat jetzt dann so und so alle Papiere von mir. Und das war die Journalistin, die auch gesagt hat, ich sage Ihnen, wer sie um ein Haus und Grundbesitz gebracht hat. Und jetzt aber ist die irgendwie aufgestiegen und ist da jetzt irgendwo Journalistin, die war früher freie Journalistin, die muss jetzt irgendwo angestellt sein, wo sie eben nicht mehr für mich tätig werden kann. Aber Namen und so weiter habe ich alles. Und die hat das alles ja bestätigt, was ich da gesagt habe. Sagt, das kennen Sie alles, ich bin nicht die Einzige, ich bin eine von vielen. Und dass dieser Herr Meier in nach mir, also nach Neuaubing und München, da hat er dann in Mainburg gearbeitet, ist er dann tätig geworden. Und in meiner Straße gab es mindestens noch ein Objekt, wo eben dieser Herr Meier Emmeran, der mich da um den Haus und Grundbesitz gebracht hat, wo er dann die Möbel, die er bei mir raus, die wichtigen Gegenstände, die Geld wert gewesen sind, die hat er dann in dieses Objekt, das ein paar Häuser weiter gewesen, hat er da reingebracht und hat sie da dort dann verstaut, anscheinend bei dem Keller, denn meine Mieterin hat gesagt, der hat Dinge in ihrem Keller, also bei mir im Haus, hat er den ganzen Kellerraum mit Schachteln und so weiter vollgemacht und sie hat gesagt, ich sage dir, diese Sachen sind von einem anderen Objekt, das der hat, wo er eben, also der will halt diese Gegenstände, die er da den Leuten wegnimmt, stiehlt, also Wertgegenstände, die will er dann eben nicht irgendwo selbst bei sich haben, sondern die stellt er halt dann jeweils immer bei den anderen Objekten unter. Und jetzt fällt mir noch was ein, dieser Herr Heinz Neumann, der hat gesagt, dass er eben mit einer Richterin zu tun hat, mit einer bestimmten Dame, mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber ich habe das aufgeschrieben, das habe ich auf jeden Fall in meinen Papieren, dass da eben irgendwie etwas Kriminelles läuft, so zwischen Rechtsanwälten und weil es ist irgendwie nicht weiterverfolgt worden, was er da alles an diese Richterin geschrieben hat. Und ich habe der Dame dann auch einen Brief geschrieben und diese Dame hat mir aber nie geantwortet. Also diese Richterin hat sich nie bei mir auf diesen Brief hin sozusagen geäußert. Gibt es irgendwelche Verflechtungen zu Service-Clubs? Welche Service-Clubs? Rotary-Club, Lions-Club oder ähnliches? Könnte ich mir gut vorstellen, weil nämlich mein Schwager war eine gewisse Zeit, mein Schwager, einen Moment, wie heißt er denn? Also das glaube ich jetzt momentan nicht so wichtig, es sei denn, Sie wollen es unbedingt wissen, der war der Präsident der Rotarier in Brüssel, glaube ich, oder? Wo? Brüssel, kann es sein? Brüssel oder... Vielleicht, ich weiß nicht. Luxemburg, nein, ich glaube Brüssel. Und seine Frau, meine Cousine, war Vizepräsidentin. Ja, da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Also, und Lions Club. Da gibt es auch so ein Buch. Ja, ist mir auch klar. Ja. Ich hatte einen Rechtsanwalt, der wurde mir von meinem Ehegatten, der ist Araber, oder früheren Ehegatten, wurde mir ein Anwalt genannt. Ich habe gesagt, ich brauche einen hervorragenden Anwalt. Ich merke, meine Anwälte, die betrügen mich alle. Die arbeiten alle irgendwie kriminell. Meint er, sagte ja, ich hätte einen sehr, sehr guten, aber der macht so komische Sachen und weiß nicht. Naja, sagt er, probier es halt einfach mal, ruf ihn mal an. Dann habe ich den angerufen und dann meinte er, gleich nach den ersten zwei, drei Sätzen sagt er, ja, aber dann setzen Sie sich jetzt mal hin. Dann habe ich gesagt, ja, gut, okay, was ist? Sagte, ja, bevor Sie überhaupt da reden, möchte ich Ihnen sagen, ich bin, was gibt's noch für einen Club? Es gibt Rotary Club, Lions Club, Brown Table, Zonta, Logen gibt es, Freimaurer. Ja, er ist, wie heißt denn, da gibt es so eine Freimaurergruppe, fällt mir gerade nicht ein. Zionistin. Bitte? Zionisten. Nein, also irgendwie eine freie Freimaurergruppe. Mensch, das Kinder. Propaganda Dur. In der Landsberger Straße haben sie einen Sitz. Vielleicht fällt es mir dann während dem Sprechen ein. Mhm. Und er wäre also eben da dort Mitglied. Besser gesagt, er ist sogar der Pfarrer da dort. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, da habe ich kein Problem damit. Und dann sagt er, ja, aber ich möchte nicht, dass Sie jetzt sofort entscheiden, sondern lassen Sie sich bis morgen Zeit, ob Sie wirklich mit mir zusammenarbeiten wollen. Da habe ich gesagt, nein, da brauche ich gar nicht überlegen. Ich merke das an der Stimme irgendwie, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und dann, also er hat immer irgendwie abgewimmelt. Und dann hernach sagt er, also wenn Sie wirklich sicher sind, okay, dann kommen Sie morgen Nachmittag oder was und machen einen Termin und dann schauen wir die Sache an. Und bei dem hat es auch immer geklappt. Er hat es geschafft, dass es bei meiner Sache dann irgendwie vorwärts ging. Aber er hat dann aufgehört zu arbeiten, der ist jetzt im Ruhestand und deswegen musste ich mir einen anderen Anwalt nehmen. Und nachdem ich krank geworden bin, hat er mir, also ich bin da in diesem Koma gelegen, könnte man fast sagen, nachdem ich da von diesen Zecken gestochen worden bin, wo ich gesagt habe, dass der Bursche da bei mir im Garten gewesen ist und mir und da die Zecken eben gestreut hat. Denn ich bin ein paar Stunden, nachdem ich da den entdeckt hatte, hinter mir beim Rosenschneiden, ist mir dann plötzlich, das war kurz vor 8 Uhr abends, ist mir dann plötzlich, dachte mir, ich sehe nicht mehr richtig und dann habe ich eben gesehen, dass da irgendwie was weggeflogen ist und habe ich dann zwischen den, also den Fingernagel habe ich dann Blut gesehen und dann Zeckenfüßchen. Und daraufhin ist mir dann gleich schlecht geworden, dann ist mir gelb geworden von den Augen, dann bin ich nur noch ins Haus reingerannt und bin dann vor dem Sofa zusammengekracht. Und da habe ich dann ungefähr, ich schätze, 2,5 Jahre oder was, habe ich dann, war ich die meiste Zeit eigentlich mehr im Koma, als dass ich normal reagieren konnte. Ich bin am nächsten Tag in der Früh, bin ich dann aufgewacht, konnte mich kaum mehr bewegen. Ich lag immer noch am Boden, habe mühsamst meine Arme bewegen können, habe dann gemerkt, dass mein ganzer Kopf ist ein Brei. Also mein Kopf hat an der Brust angefangen, es gab keinen Hals mehr. Es war nur noch ein riesiger Brei, wie wenn man einen riesigen Erdklumpen, Lehmklumpen mir von großer Höhe raufgeworfen hätte und dass die auf meinem Kopf zerplatzt ist und dann läuft diese ganze Masse darunter. Also man kann sich das vorstellen, wie ein Monster, schlimmer als in den schlimmsten Monsterfilmen. So hat sie das angefühlt, meinten Sie? Nein, es hat auch so ausgesehen, denn so. Ich bin dann am Boden entlang gekrochen zu meinem Badezimmer, hatte da Gott sei Dank so so einen Treppenstuhl, wo ich mich da so hochziehen konnte und habe dann mich abgestützt mit den Ellenbogen, habe dann mit den Fingern meine Augen, weil die waren geschlossen, es war ja alles zu, habe ich die dann aufgemacht und dann habe ich ein Monster gesehen. Und das hat ungefähr 4 Monate gedauert. Ich konnte nicht anrufen, ich konnte gar nichts mehr. Habe mich von diesem Stuhl wieder runterrutschen lassen, diesen Treppenstuhl. Bin wieder Richtung zu meinem Sofa, wollte auf mein Sofa drauf, konnte ich nicht. Also ich musste neben dem Sofa die nächsten Tage verbringen, weil ich überhaupt keine Kraft hatte. Ich habe während der ganzen Jahre da, habe ich die meiste Zeit eigentlich, also das heißt, habe ich immer wieder mal, da wo ich gelegen habe, musste ich urinieren und kacken, wie man im Bayerischen so schön sagt, weil ich es nicht zum Sofa geschafft habe. Und dann habe ich es, wenn es mir wieder besser ging, musste ich es wieder wegputzen. Also, aber Sie mussten doch etwas erledigen, einkaufen, essen und trinken. Nein, konnte ja nicht. Konnte ich. Hat jemand Ihnen geholfen? Ich habe da viele Monate hinweg, es hat sich bei mir so gut wie niemand gerührt, beziehungsweise wenn sich jemand gerührt hat, dann konnte ich nicht ans Telefon gehen und die sind dann wieder abgezogen und konnte nicht an die Türe gehen und ich konnte auch nicht ans Telefon gehen, weil ich ja nicht gewusst habe, dass ein Telefon ist. Weil ich nicht dazu in der Lage. Sie mussten sich doch auch was zu essen machen. Da habe ich mich dann am Hosenboden, habe ich mich runterrutschen lassen, über die Stufen, dann über die Kellertreppe und habe mir dann mittels eines Stockes, habe ich mir dann aus diesem riesigen Schrank, den meine Mutter hatte, circa 5 Meter Länge, wo sie Lebensmittel in Massen gehortet hatte, weil es doch mal hieß, man müsste die Lebensmittel horten aus irgendeinem Grund, weiß jetzt nicht mehr genau, was da war. Und da habe ich mir dann immer wieder mal dann 3-4 Päckchen Nudeln dann irgendwie so runterfallen lassen in Schoß, ja, damit das nicht kaputt gegangen ist, nicht zerborsten ist. Und dann habe ich mich über vielleicht eine Stunde, manchmal 2-3 Stunden hinweg, bin ich dann wieder die Kellertreppe hinaufgekrochen, immer so weit, wie ich halt noch Kraft hatte. Und dann manchmal nach einer Stunde dann wieder die nächsten paar Treppen und irgendwann bin ich dann oben angekommen. Und dann mit Stühle und allen möglichen Zusammenstellen konnte ich mir dann manchmal was heiß machen, also dass ich halt nicht verhungert bin. Und ich hatte mehrere Kisten Äpfel. Die ersten Monate hatte ich nur von den Äpfeln, die ich mir vom Bodensee bestellt hatte, hatte ich von denen gelebt. Und vom Wasser, das ich mit Mühe und Not mir eben vom Wasserhahn geholt hatte, so habe ich überlebt. Und dann eben nach dieser, ich habe dann irgendwann mal, als ich dann ein Telefonbuch gesehen habe, dachte ich mir, wozu ist denn dieses Buch gut? Und dann irgendwann habe ich eine Nummer auf dem Telefon gesehen, da hieß es dann 110 Polizei und dann habe ich da angerufen und dann haben die halt immer irgendwie so auf mich eingeredet und ich habe gesagt, weil ich konnte nicht mehr reden und dann haben sie wieder aufgelegt und dann habe ich es halt nochmal probiert. Irgendwann habe ich dann das geschafft, sogar bei der Versicherungskammer anzurufen, die Nummer hatte ich da irgendwo, waren immer wieder mal so geistige, nicht nur dauernde Umnachtung, sondern manchmal hat mein Hirn ein bisschen funktioniert, aber nicht sonderlich lange. Und dann habe ich denen eben gesagt, dass ich halt so einen riesigen Kopf auf habe und weiß Gott was, und dass ich krank bin, dass ich mich nicht mehr bewegen kann und so weiter, aber ja, da müssen sie halt zum Arzt gehen, ja, und so weiter. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Und also das habe ich halt manchmal irgendwie so rausgebracht, dass die das halt irgendwie mitgekriegt haben. Ja. Ja, die haben mich manchmal 10-mal das Gleiche sagen lassen, bis die dann kapiert haben, was ich sagen wollte. Ja. Tja, und dann eben nach diesen circa 2,5 Jahren oder was, manchmal habe ich es auch geschafft, dann über die Straße, also manchmal bin ich halt aus dem Haus raus, und dann bin ich 5 Meter zusammengekracht, konnte dann nicht mehr, bin dann wieder zurückgekrochen. Manchmal habe ich es bis zur Straße geschafft, bin dann auf der Straße zusammengekracht und bin dann, wenn dann jemand daherkam und rausging, ich habe mich irgendwie geniert. Das hat noch irgendwie funktioniert, dass ich gesagt habe, nein, ich habe das manchmal, dass er die Muskulatur nicht mitmacht und ich schaffe das dann schon, sie brauchen mir nur da bis zum Gartenzaun helfen. Aber ich habe noch nicht so weit reagiert, dass ich irgendwie gesagt habe, bitte helft mir, ruft irgendjemand einen Arzt oder einen Rechtsanwalt oder Polizei oder irgendetwas an. Ich weiß nicht, das ging mir im Teufel zu, kann ich bloß sagen. Und dann eben war ich mal, war das Telefon direkt neben mir und dann habe ich das geschafft, dieses Telefon da irgendwie ranzuziehen. Und da habe ich zuerst mal den Kasten in die Hand genommen, weil ich nicht wusste, dass man ein Telefon am Hörer bedient. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass der Ton wo ganz anders herkam und habe eben dann diesen Telefonhörer dann so lange hin und her gedreht, bis ich das dann gehört habe, dass da jemand mit mir spricht, und das war dann dieser Rechtsanwalt. Und der hat dann gesagt, ja, sind Sie das von Sinnen, und ich schreibe Ihnen die ganze Zeit, Sie reagieren nicht und was ist los, und dann konnte ich auch nochmal sagen, ja. Also gesagt, ja, lieber Gott, was ist denn mit Ihnen los? Ich schicke Ihnen sofort einen Taxifahrer. Schauen Sie, dass Sie irgendwie zum Balkon oder bei einem Fenster oder irgendwie was sich bemerkbar machen, damit der rein kann und Sie rausholen kann und zu meiner Ärztin bringen kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann veranlasst er das, dass dieser der Taxifahrer dann die Polizei ruft, ja? Ja. Und ich dann per Polizei rausgeholt werde. Und dann? Und der hat es dann, also ich habe das dann mit einem so einem Stab, mit einem so einem Haken dran, den man einmal zur Bodentüre nimmt, habe ich das dann geschafft, diese Türe dann runterzuziehen, diese Türklinke, dass der dann rein konnte, der Taxifahrer. Und dann hat mich der eben zu seiner Ärztin gebracht. Hat er sich erstmal erschrocken? Ja, ja, der war freilich, war der erstaunt, ja. Und der hat mich dann eben zu dieser Ärztin gebracht und hat mich da reingetragen, kann man wirklich sagen. Und dann hat die mich gesehen und sagt, lieber Gott, chronische Neuroborreliose. Keine Angst mehr, Sie sind jetzt in Sicherheit. Und den Taxifahrer hat sie dann, glaube ich, losgeschickt, ja. Er sollte dann irgendwie nach einer gewissen Zeit oder was dann wieder kommen, oder sie ruft ein anderes Taxi. Und dann habe ich da ein paar Mal hintereinander, habe ich dann so eine normale Borreliose-Behandlung bekommen, und dann meinte sie irgendwann, das bringt nicht diesen Erfolg, den ich mir vorstelle. Haben Sie das nötige Kleingeld, dass ich eine andere Behandlung mache, von der sie weiß, dass diese Behandlung absolut das Nonplusultra ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte ich. Und dann hat sie gesagt, dann fangen wir an mit IPT, insulinpotenzierte Therapie. Und da bin ich nach nur 3 Infusionen, also bei der ersten Infusion stand ich schon vollkommen auf den Beinen, hatte wieder Kraft, konnte wieder lachen. Beim zweiten Mal ging es mir noch besser, beim dritten Mal habe ich gesagt, es ging mir mein Leben noch nie so gut wie jetzt. Ne? Würde man das gesunden Menschen auch empfehlen? Am gesunden? Nee, wieso? Gesunder braucht es. Es gibt ja gesunde Menschen, die machen Kraftsport. Ach so, nein, da würde ich was anderes empfehlen. Aber das macht man auch nicht mehr, weil das, ich weiß aber jetzt den Ausdruck nicht mehr, aber ich habe es hier in den Ordnern drinnen. Es gab da nämlich eine Behandlungsweise, die war in der Lage, alle Verschlackungen im Körper zu lösen und dass die dann ausgeschieden worden sind. Ich habe das hier über mich ergehen lassen. Und dann, was habe ich noch gekriegt? Milz, also irgendwie was von Kälbern, ja, irgendwie so mit Embryonen und so weiter, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall, also das, zu mir haben alle gesagt, das gibt's nicht, du schaust dann 20, 30 Jahre jünger aus, was ist mit dir los? Da habe ich gesagt, ja, dank IPT und Gelat-Therapie und dieser Behandlung eben. Und also ich habe das dann auch weiterempfohlen. Dann eine ältere Dame, die aber jetzt leider vor einem halben Jahr oder was, glaube ich, gestorben ist, eine Elisabeth Born. Born heißt die? Ja, Born aus der Gegend von Kassel. Also die ist in Kassel aufgewachsen. Mhm. Da muss auch, glaube ich, noch dort jemand wohnen. Und die hat 2 Kinder in Bremen, wovon der eine Musik Blasmusik-Instrument mache es. Ich habe den Namen jetzt deswegen gesagt, weil der nämlich auch irgendwie bekannt ist auf diesem Gebiet. Ja, und dann? Und die hätte einen Stent bekommen. Dann habe ich gesagt, du gehst dann nicht in das Krankenhaus, sondern du machst diese Behandlung, und wenn du dann immer noch einen Stent brauchst, dann lass ich einen einsetzen, aber vorher schleppe ich dich zu dieser Ärztin, du machst diese Therapie. Und das hat sie dann auch gemacht, also nicht die IPT, sondern dieses Gelat und ich glaube diese andere Therapie dann. Und die Frau, die konnte ja eigentlich keinen Meter gehen ohne Stock oder sich irgendwo aufzustützen. Und dann habe ich die mit dem Auto dahin gefahren und dann noch ein paar Mal habe ich sie selber hingebracht. Und dann wurde sie von einer Freundin oder was dann hingebracht, und nach circa 3 Wochen, glaube ich, hat sie mich angerufen und hat gesagt, komm, du wirst ein Wunder erleben. Dann habe ich sie besucht und die Frau, die also gehumpelt ist, wie kurz vorm Sterben, dann gedacht habe, die ist morgen im Grab, also jetzt ohne Übertreibung. Die Frau stand dann vor mir, stand auf einem Bein, das andere Bein hat sie hoch in die Luft, man könnte sagen fast waagrecht weggestreckt, und hat sich dann auf diesem einen Bein hüpfend um die eigene Achse gedreht, hat das andere Bein hin und her geschränkt und hat gesagt, schau, was ich jetzt wieder alles kann. Und ich kann jetzt eine halbe Stunde bereits spielend leicht bergauf gehen, ohne dass ich müde werde. Tja. Haben Sie von der Frau Kontaktdaten? Ja, aber wie gesagt, die ist jetzt seit einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr tot. Aber Sie wissen, was für eine Therapie die gemacht hat? Ja, freilich. Darum ging es mir ja. Ja, also auf jeden Fall diese Gelat-Therapie, ob sie das andere, dort das jetzt so in Einfeld gemacht hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die Frau war nicht mehr wiederzuerkennen und die hat sich wirklich bei mir tausendmal bedankt. Und, jetzt suchen Sie eine Bleibe zurzeit? Nein, ich habe jetzt eine Bleibe eben bei diesem Mann, den ich damals eben zu dieser Behörde da mitgenommen habe, wo ich da eigentlich in die Nervenklinik kommen sollte. Da wohne ich jetzt in einem Einzimmer-Apartment und ich kämpfe halt weiterhin da, wo ich jetzt bin, ist es außerhalb von München. Und da kämpfe ich halt jetzt ums finanzielle Überleben, weil man will ja jetzt mein zweites Grundstück auch noch haben in der Blumenauerstraße, weil da wollte ich ja ein Zentrum für Menschen realisieren, die gleiche Krankheit in Anführungszeichen haben wie ich, weil ich wusste ja damals nicht, was habe ich denn, und dachte mir, das wirst irgendwann rauskriegen und jetzt mach mir da anstrengend, dass du eben so ein Zentrum auf die Füße stellen kannst. Dann habe ich schon so und so viele Leute, die kennengelernt, die dann gesagt haben, ja, sie würden sich als Therapeuten, würden sie sich freuen, wenn sie dann bei mir arbeiten könnten. Sie würden sogar sich festlegen dann schon, dass wenn ich das schon so weit habe, dass ich eben die Baugenehmigung und so weiter habe, dann würden sie gleich mit einsteigen und sie würden eventuell sogar finanziell mitmachen. Wobei ich dann, also ich habe dann an die Lokalbaukommission geschrieben, dass ich eben ein spirituelles Zentrum genannt. Da hatte ich noch keine Ahnung von dem ganzen Zeugs. Ne? Und dann bin ich dann dahin gegangen, weil man gesagt hat, dass es eigentlich nicht möglich ist. Und als ich dann da dort gewesen bin, meinte der Mann dann, ja, was stellen Sie sich denn da vor, also bei der Lokalbaukommission, was stellen Sie sich da vor? Und dann habe ich gesagt, ja, halt ein Zentrum für Leute, die halt irgendwie krank sind. Das weiß ich noch nicht genau, welche Art von Krankheit, aber ich will halt da mit allen möglichen Heilmethoden, will ich halt da diesen Leuten dann helfen. Und sagt er, ach, Sie haben ja da eine Madonna rundherum hängen. Und dann sage ich, ja, sagt er, ja, so eine hat er auch, und zeigte mir die dann. Dann sagt er, soll Ihnen die helfen? Dann habe ich gesagt, ja, die haben bis jetzt eigentlich immer geholfen. Und dann meinte er, ja, dann schauen wir mal, wie ich Ihnen helfen kann. Und dann, schon als ich da rein bin in die Lokalbaukommission, haben die und ich da gesagt habe, dass ich halt ein Zentrum bauen will, dann haben die zwei, die da in diesem Zimmer waren, haben sich die zwei zugeblinzelt. Gott sei Dank gibt es die Kunert-Strümpfe, von daher weiß ich den Namen von dem einen noch, weil der hieß Kunert. Und die haben sich zugeblinzelt, dann ging der eine davon raus. Und dann nach ungefähr 5 Minuten, wo ich mit dem anderen gesprochen hatte, hat plötzlich das Telefon geläutet. Und dann hat der Herr Kunert gesagt, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich Ihnen da helfen soll, da muss ich mal in meinem klugen Buch nachschauen. Und hat dann das Adressverzeichnis von der Lokalbaukommission hergenommen. Und ich saß ihm, also so, na, oder stand, ich stand ihm gegenüber an unserem Tresen. Und er hat in diesem Buch so rumgeblättert und hat mit der anderen Hand einen Telefonhörer gehabt. Und dann hat er immer beim Umblättern, hat er dann zu dieser Person, die da am Telefon gewesen ist, hat dann gesagt, es muss ich schauen, an wen ich sie hier in unserem korrupten Verein weitervermittle. Und habe mir im selben Moment die Hand vor die Nase gehalten, so auf diesen Tresen dann hin. Und hat die Hand dann wieder zurückgezogen. Und dann hat er gesagt, ja, einen Moment, nein, das ist vielleicht doch nicht. Und hat dann weitergeblättert. Das hat er mehrmals gemacht und hat mir während der ganzen Zeit, hat er mir dreimal die Hand vor direkt hingehalten, also in einer Entfernung von ungefähr 10, 15, 20 Zentimetern, hat jedes Mal dabei gesagt, als er mir die Hand hingehalten hat, an wen soll ich jetzt die Dame, die da am Telefon ist, in unserem korrupten Verein weiter vermitteln. Und ich bin dann gegangen und dann hat er noch gesagt, was ich jetzt gedenke zu tun und so. Dann habe ich gesagt, ja, also, dass ich halt bauen möchte. Sagt er, ja, dann fangen sie halt an zu bauen. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht einfach bauen und nachher, dann wird mir mein Haus, wird mir das abgerissen, was ich baue. Sagte, ja, wenn sie bauen und das dürfen sie nicht, sagt er mal, dann zahlen sie der Strafe. Dann habe ich gesagt, ja, aber das muss man sich ja leisten können. Sagt er, ach, das ist nicht so teuer. Sag ich, ja, was kostet das? Sagt er, ja, irgendwas mit 200 oder 300 oder so, ja. Und dann sage ich, ja, und was mache ich dann? Sagt er, ja, mei, dann bauen sie halt weiter. Dann habe ich gesagt, ja, und dann muss ich wieder Strafe bezahlen. Sagt er, ja, mei, dann zahlen sie der Strafe. Sag ich, ja, und wie hoch wird die dann? Meint er, naja, mei, 500, so auf ungefähr oder was schätzt er. Sag ich, ja, und dann, wenn es immer noch nicht so groß ist, sagt er, mei, dann bauen sie halt weiter. Ich habe gesagt, ja, und dann muss ich wieder Strafe bezahlen. Sagt er, ja, mei, dann zahlen sie wieder. Sag ich, was kostet das? Dann sagt er, mei, 750 oder 1000 so. Dann sag ich, und wenn es immer noch nicht so groß ist, sagt er, ja, mei, dann sag ich, ja, und wie viel steigt denn das dann immer so in etwa? Dann sagt er, ja, mei, so 250, 500 oder so. Ja? Sagt er, bauen sie so lange, bis fertig ist. Ja? Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn ich ehrlich bin, eigentlich auf diese Art und Weise will ich eigentlich kein Zentrum, wo ich anderen Menschen helfe, bauen. Also auf die Methode. Sag ich, ich will ja ein gutes Werk vollbringen. Sag, das weiß nicht, ob das der rechte Weg ist. Und dann bin ich gegangen. Und dann, als ich schon irgendwo in meinem Auto saß, eine gewisse Zeit dann, also eine gewisse Entfernung hatte, dann dachte ich, habe ich mir den Kopf geschlagen und gesagt, Mensch, du saublöde Gans. Sag mal, hast du nicht kapiert? Die hatte doch jedes Mal deswegen die Hand hingehalten, damit du immer Geld in die Hand legst. Und dann habe ich mir gedacht, nein, auf diese Art und Weise will ich kein Zentrum bauen. Tja, und dann gab es noch andere Situationen, aber da, ich weiß es nicht genau, worum es jetzt da ging, da müsste ich meine Papiere nochmal durchlesen. Ach ja, stimmt, ich wollte ja auf meinem Grundstück in der Bodenseestraße, wollte ich ja eigentlich vorne noch reinbauen. Und dann hatte ich einen Antrag gestellt, eben, dass ich da bauen darf, und dann meinte der, nein, nicht zum Bauen, sondern ich wollte, einen Moment, damit man nichts Falsches sagt. Man, als mir das schon versteigert gewesen ist, 2006, dann bin ich zu einer Rechtspflegerin. Wie hieß jetzt die? Zu dieser Rechtspflegerin bin ich hin und habe gesagt, hören Sie mal, ich war krank, ich konnte gar nicht reagieren. Ich war schwer krank, ich habe Borreliose und ich hatte Gürtelrose und deswegen konnte ich nicht reagieren. Und dann hat sie, und da habe ich halt der davor gejammert und hat gesagt, ja, wenn das so ist, dann könnte ich das ja rechtfertigen vor meinem Chef, dass ich ihnen eine Verlängerung gebe noch zum Selbstverkauf. Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, wenn Sie mir bis zum, ich glaube, 5. März 2000, was jetzt im Genau, wenn Sie mir, oder war das kurz noch vor der Versteigerung, weiß jetzt im Genau, das müsste ich nachlesen, wenn Sie mir da die Aufteilung Ihres Grundbesitzes in einen vorderen und einen hinteren Teil geben würden, und dann die Wohnungen schon aufteilen würden in verschiedenen, also in Wohnungseigentum, also verschiedene Wohnungseigentumsteile, dann könnten Sie von mir noch eine Verlängerung kriegen um ein halbes Jahr. Würde Ihnen das reichen? Dann habe ich gesagt, ja. Sag ich, mir reicht sogar weniger, sag ich, weil ich habe ja schon jemanden, der sich dafür interessiert. Und Ja, dann war das kurz vor der Versteigerung. Und dann meinte sie, also wenn Sie an diesen Tag kommen, in der Früh, dann bekommen Sie von mir noch die Verlängerung. Dann habe ich da, bin ich zu meinem Ex-Garten wieder gegangen und habe gefragt, ob er da jemanden kennt. Dann meinte er, ja, er arbeitet da gerade mit jemandem zusammen, der da sehr gut mit diesen Leuten das kann und mit der Lokalbaukommission. Und zu dem soll ich kommen. Und da bin ich dann hin und die haben mir dann einen Plan gemacht. Und dann habe ich das ging allerdings nicht so schnell, wie ich das eigentlich haben wollte. Und dann bin ich also in Windeseile, als ich den endlich hatte, bin ich sofort dann zum Vermessungsamt. Und dann ist ein ganz komisches Wunder passiert. Dann haben diese Leute mir in einer solchen Windeseile geholfen, dass ich, glaube ich, innerhalb von circa 5-6 Tagen oder was, also auf jeden Fall unglaublich kurz, hatte ich dann alles so weit, dass das Ganze schon mit Stempel und allem versehen gewesen ist und die wollten dann sogar noch mit diese Zahlungen, die ich da immer leisten musste für irgendwelche Behördensachen, das wollten die dann sogar noch finanziell für mich machen. Die haben dann gesagt, wenn sie mir eine Vollmacht geben bei der Bank, dann hole ich eben so und so viel Geld ab und bezahle dann das gleich bei dieser Behörde und da brauchst du dich um gar nichts zu kümmern, ich bin da so und so auf dem Weg und ich mache das für sie dann. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich schon selber, denn alles, was ich selber gemacht habe, kann ich mir merken, dass ich es gemacht habe. Ja, wir müssten später mal weiter telefonieren. Ja. Ich muss jetzt noch was Wichtiges fertig machen. Können Sie um 20 Uhr nochmal anrufen? Ja, gerne. Aber dann brauche ich eine Zusammenfassung von Ihnen. Die ja, Einzelheiten haben wir jetzt hauptsächlich. Also Grund der Versteigerung, dann diese 8 Leute, die Sie da bewusstlos gemacht haben. Und dann möchte man jetzt noch das zweite Grundstück oder Haus haben. Das hat so und so viel Wert. Und man möchte wohl lieber, dass Sie irgendwo in so einer Anstalt verschwinden, ne? Ja. Jetzt habe ich ein Problem, das irgendwie kurz zu fassen. Wo waren wir jetzt? Also bei dieser Lokalbaukommission, bei dieser Behörde, beim Vermessungsamt. Mhm. Und beim Vermessungsamt, also es ging dann alles blitzschnell, dann bin ich eben zu dieser Rechtspflegerin und diese Rechtspflegerin, einen Moment, da kam ich dann an, das war der schlimmste Tag, den wir im letzten Jahr, oder was war das in diesem Jahr? Also wettermäßig, die wir da hatten, da war irgendein gewisser Sturm, ganz entsetzlich. Und da bin ich dann ins Taxi gestiegen und dann dachte ich mir, komisch, und jetzt komme ich auf dieses Okkulte, was auch dieser Mann da erwähnt hatte mit diesem Audi 8, der gesagt hat, das, was Sie da erwähnt haben mit Okkultismus, das gibt es. Und ich weiß, dass diese okkulten Dinge, dass das auch verwendet wird, um eben Menschen krank zu machen. Aber in diesem Fall hat es also eben irgendwie mit Behörden und so weiter zu tun, so in etwa war die Formulierung. Und also auf jeden Fall bin ich in dieses Taxi eingestiegen, das hatte die Nummer 666. Und dann habe ich zu dem dann gesagt, wissen Sie eigentlich, was das bedeutet? Da meinte er ja und er hat diese Nummer auch absichtlich. Gut, okay, also auf jeden Fall bin ich da rein, dann wollte ich hier diese Dokumente auf den Tisch legen und dann war der Herr Meier Emmeram, der war schon da. Und ich gehe rein und sehe diese Frau und denke mir, was ist mit der los? Bin ich jetzt an einer richtigen Türe, bin nochmal raus, habe nochmal geschaut, denke mir, das ist das Zimmer. Aber die Frau schaut ja irgendwie ganz anders aus, die ist ja nicht mehr wieder zu erkennen, ist die krank oder was? Die hat ja einen knallroten Kopf und Hals und so, ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe jetzt das. Und dann meinte sie, ja, das interessiert sie jetzt nicht mehr, weil es ist jetzt zu spät. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, Sie haben mir das versprochen und sogar in Gegenwart von ihm, Sie haben mir das versprochen und in Gegenwart von jemand anders am Telefon sozusagen, haben Sie das auch erwähnt, dann nochmal. dass ich diese Dinge eben bringen soll, weil sie mir dann helfen, weil sie mir dann noch die Verlängerung geben und jetzt plötzlich wollen sie das nicht mehr. Sage ich, das hat mich Geld gekostet. Hat gesagt, nein, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Sie haben viel zu lange gebraucht und Schluss, Ende und so, das machen wir nicht mehr. Dann ist sie rausgegangen, der Herr Meier auch und ich bin hinter der Frau dann losgerannt. Also ich hatte somit meinen Besitz verloren, konnte also dann nichts mehr machen. Und dann bin ich noch hinter ihr hergerannt und habe auf die Frau eingeredet. Da meinte sie, ja, nein, also ich kann es vergessen, es geht nicht mehr. Dann, weiß nicht, am nächsten Tag oder übernächsten Tag oder etwa kam dann der Herr Meier wieder zu mir. Und dann hat er gesagt, das Witzige ist, er kam rein, ging von einem Zimmer ins andere, hat jeden Schrank aufgemacht, hat hinter jeden Vorhang geschaut und hat gesagt, und ich dachte, was soll denn das? Und hat unter das Sofa geschaut und so. Und dann hat er gesagt, so, Sie wissen schon, warum Sie nicht mehr die Verlängerung zum Selbstverkauf bekommen haben. Habe ich gesagt, ich kann es mir denken, aber ich möchte es aus seinem Munde wissen. Hat er gesagt, ja. Er hat die Rechtspflegerin Kapfer unter anderem bedroht. Da habe ich gesagt, na, was heißt denn das unter anderem? Sagt er, ja, das können Sie sich vorstellen. Und hat mich heute rausgeschmissen. Irgendwann hatte ich dann vor einiger Zeit dann wieder mal mit Gericht zu tun und dann meinte, dann habe ich mir gedacht, also das mache ich alles selber in Zukunft, weil dann weiß ich wenigstens, dass das alles passiert und nichts Krummes hinter mir passiert. Und dann bin ich mit diesen Papieren, die ich hatte, bin ich dann zu einer Richterin, Stadtsparkasse, bitte schön, erinnern Sie mich noch, Isator. Und dann bin ich zu dieser Richterin, dann hat sie gesagt, was machen Sie denn hier, warum machen Sie das mit Ihrem Rechtsanwalt? Dann habe ich gesagt, Sie glauben doch nicht, dass ich einem Rechtsanwalt noch traue. Dann habe ich gesagt, ich bin die Frau Bleistener. Und hat sie so gestutzt und hat gesagt, ach, dann verstehe ich das. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob Sie alles wissen. Sage ich, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass hier im Hause Rechtspfleger bedroht werden, unter anderem bedroht werden, sage ich, und das unter anderem, glaube ich, ist, dass diese Leute auf den Kopf gestellt werden oder gewürgt werden oder beides. Also zur Bedrohung sozusagen noch auf den Kopf gestellt und gewürgt werden. Hat sie gesagt, ja, das weiß sie. Dann habe ich gesagt, einen Moment, ich glaube, ich höre es nicht richtig. Ich sage, Sie wissen das. Hat sie gesagt, ja, sie weiß. Sie weiß das, dass diese Dinge im Hause passieren. Habe ich gesagt, das heißt, ich leide nicht unter Verfolgungswahn, ich habe keine Halluzinationen, ich spinne nicht, ich bin geistig kerngesund. Hat sie gesagt, so war ich hier die Richterin so und so bin, der Name ist mir bekannt, so wahr ich eben die bin, sagen Sie die Wahrheit, sind Sie weder geistig irren, noch leiden Sie unter Verfolgungswahn, noch haben Sie Halluzinationen und so weiter. Das hat sie mir auch mehrmals gesagt. Und als ich dann bei der Türe schon fast draußen gewesen bin, hat sie mir noch nachgerufen und sagt, und übrigens, sollte Ihnen mal jemand von höchster Stelle sagen, dass Sie im Kopf nicht richtig sind, dann sage ich Ihnen jetzt, das ist nicht die Wahrheit, Sie sind geistig vollkommen klar. Diese Dinge passieren bei uns und lassen Sie sich das nicht gefallen. Kämpfen Sie, kämpfen Sie, kämpfen Sie. Dann wollte ich die Tür noch zumachen, da hat es nochmal nachgerufen und gesagt, verstehen Sie das? Wenn Ihnen von höchster Stelle gesagt wird, dass Sie nicht richtig im Kopf sind, haben Sie es gehört? Von höchster Stelle. Glauben Sie das nicht. Sie sind geistig kerngesund und kämpfen Sie, kämpfen Sie, kämpfen. Sie haben es gehört, hören Sie nicht auf zu kämpfen. Tja, gut, okay. Und was ist noch passiert? Also noch, genau. Und Sie sagten eben, Leute werden gewürgt, auf den Kopf gestellt? Ja, auf den Kopf gestellt und gewürgt und bedroht. Ja, aber... im Gericht in der Infanteriestraße in München. Ja, noch eine Frage. Kann man sich das irgendwie vorstellen, auf den Kopf gestellt oder gewürgt? Da kommen jetzt drei Leute rein und dann sitzt da die Urkundsbeamtin, die irgendwas richtig machen möchte. Das ist eine einzelne Person, das war in ihrem Zimmer. Die Frau... Ja, wer ist die Person, die gewürgt wird? Das meine ich. Die Rechtspflegerin Kapfer. Auf jeden Fall war diese Frau, der Frau waren die Augen aus dem Kopf so rausgedreht, so wie Froschaugen. Und die hatte normaler, die hatte von früher, da habe ich sie ja schon kennengelernt, die hatte ganz normale Augen. Mhm. Die hatte Augen, die rausgestanden sind wie Froschaugen. Und das ganze Gesicht war knallrot und fleckig und der Hals war auch fleckig. Mhm. Also eigentlich schon, man könnte sagen, fast rot-violett. Ja, was für eine Aufgabe hatte die Person? Der hätte ich eben diesen Plan bringen sollen, wo die Aufteilung... Die Aufgabe von der Frau, nochmal, welche Aufgabe hat eine die Frau? Eine Rechtspflegerin. Hm? Sie ist Rechtspflegerin gewesen. Und die hat gesagt, wenn ich hier noch die Aufteilung meines Besitzes bringe, mit dem Plan und allem drum und dran, dann gibt sie mir noch die Verlängerung zum Selbstverkauf. Und das wurde verhindert? Nein, eben auch, weil sie das nicht anerkannt hat, wurde es nicht verhindert. Mhm. Dann war der Besitz eben an den, war der weggegangen. An diesen Meier Emmeram, beziehungsweise seine Frau Gelinde, weil er hat ja die Frau Gelinde vertreten, weil er ja darf ja nichts mehr machen. Warum sollte man diese Rechtspflegerin denn würgen? Damit sie mir nicht mehr die Verlängerung zum Selbstverkauf gibt, weil sonst hätten ja die dieses Geschäft nicht machen können. Also hat sie dem Würgen dieser Repressalie widerstanden? Hat sie nicht widerstanden, sondern sie hat nachgegeben. Sie hat nachgegeben? Ja, sie hat nachgegeben und somit konnte ich nicht mehr selber verkaufen, sondern war der Besitz dann fest in der Hand von diesem Herrn Meier. Mhm. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen, das habe ich vergessen, was ganz wichtig ist. Ich habe nämlich ständig die Rechtsanwälte gewechselt, ja, weil ich ja gemerkt habe, das stimmt, das funktioniert wieder nicht. Und nachdem ich eben diesen Herrn, diesen von, jetzt weiß ich, Scientologe, ja, eben nicht mehr hatte, der da so super gearbeitet hat, und ich mir dann einen anderen Rechtsanwalt ausgesucht habe, wobei ich jetzt gleich, und weil ich finde ja super, dass... Moment, Sie hatten eben mich gefragt, was gibt's noch für Vereine? Und eben sagten Sie wieder Scientologe. War das Wort, was Sie vorhin vergessen hatten? Das ich gesucht hatte, ja. Also der Scientologe war der, der immer die Hand aufgehalten hat? Nein, das war der Rechtsanwalt, der in Ordnung gewesen ist. Das war der Einzige, der ordentlich gearbeitet hat. Und der Scientologe, was hat der gemacht? Da ging es um die Sache, einen Moment, ich muss kurz was notieren noch, Staatssparkasse. Okay, dieser Scientologe, der hat mich vor meiner Schwester vertreten, weil meine Schwester, also mein Schwager hat, als ich, einen Moment, meine Mutter, es war die Zeit, wo es hieß, man müsste jetzt, die Erbschaftsregelung machen, wenn man eben nicht in weiß Gott welche hohe Erbschaftssteuern zahlen muss, weil die Erbschaftssteuern eben ändern wollten. Und dann hat meine Mutter gesagt, okay, jetzt macht sie da eben ein Testament, beziehungsweise eine Erbübertragung zu meinen Gunsten, weil meine Schwester hatte schon ihren Anteil bekommen von den Großeltern. Und dann ist, oh ja, jetzt habe ich irgendwie fast verloren gerade, fehlt mir gerade irgendwas. Es ging vorhin noch um diese Würgung und die hätten die Verlängerung nicht bekommen. Ja. Und wollten Sie also, noch was Wichtiges sagen, ein Rechtsanwalt, hatten Sie gewechselt? Ja, genau, gewechselt. Stimmt, ja, ich hatte jetzt einmal gewechselt. Also auf jeden Fall bin ich aufgrund, also nein, ich bin zu meinem Cousin damals und habe gesagt, bitte zu diesem, von den Rotariern, habe ich gesagt, du, die Mutti möchte die Erbübertragung machen und sei bitte so nett, was heißt denn, der Onkel, stimmt, also mein Onkel, der früher beim Gericht in Kempten gewesen ist, ein ganz korrekter Mann war, der hatte diesen Sohn, der dann zu den Rotariern gegangen ist. Und aufgrund dessen, dass mein Onkel also gesundheitlich nicht mehr so super gewesen ist, hat er dann gesagt, er hätte mit meinem Cousin eben gesprochen und der würde sich darum kümmern. Und dann bin ich eben zu meinem Cousin, jetzt weiß ich, Kraus, ja, habe ich gesagt, und ich möchte mit meiner Schwester das Ganze in Frieden machen und sie soll doch, und er soll doch so nett sein, das Ganze irgendwie so vorbereiten, dass die Kinder nach meinem Tode das dann bekommen. Und dann hat er gesagt, einen Teufel werde ich tun. Wenn die dich umbringen oder sonst was, oder wenn es dir schlecht geht, na einen Moment, wenn es dir schlecht geht, dann glaubst du, dass die Interesse haben, sozusagen dir zu helfen, sich um dich zu kümmern, du bist ja verrückt. Das müssen wir schon so machen, dass das Ganze Hand und Fuß hat für dich, damit du dann auch versorgt bist. Wenn wenn du zum Beispiel eben alt wirst und dann irgendwie, dass es dir schlecht gehen würde gesundheitlich oder noch schlechter. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie er eben, und dann er meinte, er würde gegen meine Schwester, meinen Schwager, weil die dann plötzlich ihren Anteil von der Erbschaft noch vom Vater, der noch nicht auseinandergesetzt war, und schon ihr Erbteil von der Mutter noch zu Lebzeiten, das wollten die haben, beziehungsweise der Mann meiner Schwester. Und der hat meine Schwester dann gegen mich aufgehetzt und sie haben also dann die Versteigerung beantragt. Und ich habe dann, nachdem da ein Brief kam vom Gericht und ich dann das Gericht angeschrieben habe, man könnte doch jetzt nicht die Versteigerung des Grundbesitzes veranlassen, nachdem es meiner Mutter gesundheitlich so schlecht gehen würde. Die würde das ja gar nicht verkraften, wenn er die eigene Tochter das Haus versteigern lässt. Und dass meine Mutter eben in Lebensgefahr ist, weil ich gemerkt habe, wie sie darauf reagiert hat, dass sie anscheinend so etwas Ähnliches wie einen Schlaganfall hatte, so einen leichten. Und dann kam vom Gericht die Antwort, das finanzielle Interesse meiner Schwester wäre schwerwiegender als der mögliche Tod meiner Mutter. Und da bin ich jetzt nicht die Einzige, das habe ich jetzt schon öfter von Leuten gehört, die Ähnliches erlebt haben wie ich. Das war immer die Antwort vom Gericht. Und jetzt müssen wir nochmal draufhelfen. Und deswegen war ich dann eben bei diesem Rechtsanwalt. Und der hatte gute Beziehungen zu einem dieser Richter und hat dann gesagt, also meine Mandantin, die Frau Bleistender, ist eine ehrliche Person und die Schwester, die stellt da Forderungen so, irgendwie es gäbe da, die Frau Bleistender hätte goldene Wasserhähne im Haus, das ist also purer Neid und die spinnen beide da, also eben meine Schwester, die Helga Clement und der Schwager das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und dann ging das Ganze also ganz positiv irgendwie für mich da so lange aus, solange eben dieser Rechtsanwalt da noch tätig gewesen ist. Aber dann hat der eben aufgehört und ist halt dann in Ruhestand gegangen. Er bringt allerdings seine Sachen, die er noch weiter hat, irgendwie so privat anscheinend. Ja. Muss er da für eine Dame vor einiger Zeit was gemacht haben. Da musste er auch bis zum Bundesgerichtshof. Erst dann hat er Recht bekommen. Er hat gesagt, zwischen München und Augsburg und also alles, was in Bayern ist, kann man vergessen, dass man Recht bekommt, wenn es darum geht, dass man einen guten Haus- und Grundbesitz an sich reißen kann, den man haben will. Hat er gesagt, da haben sie keine Chance bei unseren Gerichten. Und jetzt hat noch etwas. Nämlich, als ich nach einem Rechtsanwalt gefragt hatte, also zuerst habe ich den Herrn Baumann gekriegt und dann kam ich zu dem Herrn Kluge. Und als ich dann bei dieser Ärztin gewesen bin, die mir da geholfen hat bei der Borreliose, ja, habe ich eine Frau Dr. Tardonio kennengelernt. Die hat ein Buch geschrieben über Borreliose. Und die hat zu mir gesagt, sie hätte da einen ganz guten Anwalt, einen Herrn Kluge, der hätte ihr so geholfen. Und dann bin ich auch zu dem. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, aber da war es ja jetzt eigentlich schon zu spät, dass dieser Mann sicher mir nicht helfen will, sondern dass der zu dieser Bande dazugehört. Da gab es dann einige Gründe, unter anderem eben der, und da hätte es mir eigentlich von Anfang an schon auffallen müssen, aber mal blöd und ehrlich, wie man ist, nämlich dieser Herr Baumann, den ich zu der Zeit hatte, wo ich meinen Besitz verloren habe. Dieser Herr Baumann, als ich zu dem ging, der meinte, dass ich jederzeit das Geld bekomme, um eben die Bank, um die Stadtsparkasse München auszubezahlen, von der ich einen Kredit bekommen hatte. Das wäre überhaupt kein Problem, weil diese Stadtsparkasse erkennt die Dame da dort, die also mit diesen Finanzen zu tun hat, die mir also das Geld da geben kann, eine Frau Lang oder Lange. Die ist in der Isartorstraße, also am Isartorplatz, das ist die Stelle, wo es um die Insolvenzen und so weiter geht und um die Versteigerungen. Sagte die Frau, kennt das seit vielen, vielen Jahrzehnten und mit der Frau arbeitet er schon seit Ewigkeiten zusammen und dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, gehen Sie zu der Frau und da kriegen Sie das Geld damit sie eben die Stadtsparkasse, damit sie ausbezahlen können. Ja? Damit sie, einen Moment. Ja, genau. Damit sie. Moment, damit ich wen auszahle. Ja. Jetzt muss ich gerade passen, ja. Also auf jeden Fall war ich dann dort und dann haben die hat die Frau Lange gesagt, ja, einen Moment, ich kenne den Herrn, ich kenne den Anwalt nicht. Wie heißt der? Habe ich gesagt, ja, Baumann. Der wohnt in der Sendlinger Straße und da meinte sie, kenne ich nicht, habe ich nie gehört, ja, und sie kann mir auch kein Geld geben. Dann bin ich sofort wieder zu dem Rechtsanwalt, dann hat der gesagt, das gibt's doch nicht, ich arbeite mit der Frau seit Ewigkeiten zusammen, gehen Sie gleich wieder hin. Dann bin ich wieder zu der, hat gesagt, ich habe ihm doch gesagt, Sie brauchen nicht mehr zu kommen, weil ich kenne diesen Mann nicht, ich habe mit dem nie was zu tun gehabt, also, und ich kann Ihnen auch kein Geld geben. Dann bin ich sofort wieder zu ihm. Und dann hat er gesagt, ah, das geht doch mal den rechten Dingen zu, ich werde doch wissen, mit wem ich meine Geschäfte mache, seit zig Jahren. Er hat gesagt, wissen Sie was, da rufe ich jetzt gleich da dort an und dann bekommen Sie ja Geld. Und dann bin ich wieder hin und dann hat er gesagt, jetzt sind Sie schon wieder da. Dann habe ich gesagt, ja, weil er gesagt hat, er ruft jetzt gleich bei Ihnen an und sagt Ihnen Bescheid. Er hat gesagt, bei mir hat niemand angerufen. Und wie heißt der und wo hat der seine Kanzlei? Sag ich, ja, da und da dort. Sagt sie, mei, vielleicht vor Ewigkeiten habe ich mal mit jemandem zu tun gehabt, der so heißt, aber mei, das ist ja Ewigkeiten her. Ja. Das kann sein, aber Sendlinger Tor sagt mir gar nichts und so. Ja. Und auf jeden Fall habe ich dann, wie gesagt, das Geld nicht bekommen. Unter anderem war auch der Chef der Bank, der war dann da, der Herr Strötgen, glaube ich, war das. Und nein, also ich kriege das Geld nicht. Dann am nächsten Tag habe ich natürlich dann, wie gesagt, das Geld nicht gehabt, konnte also meinen Besitz nicht mehr retten. Und dann dachte ich mir, jetzt gehst du wieder zurück in die Stadtsparkasse, gehst du da in dieses Lokal unten rein und dann denkst du nach, denn das ging doch alles jetzt mit rechten Dingen zu, ich spinne doch nicht, da läuft doch was, das ist doch kriminell. Und wie ich in dem wie ich dann aus diesem Café unten raus bin nach einer gewissen Zeit, ja, wen sehe ich da? Ich sehe diese Frau Lang oder Lange und meinen Rechtsanwalt Baumann, wie die zwei mir wie Kinder, die gerade was ausgeheckt haben, ich glaube sogar Hand in Hand, mir entgegensprangen, also Richtung Türe der Stadtsparkasse München. Ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt, ich konnte nicht schreien, ich konnte gar nichts mehr, ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich war nur noch steif und war auch nicht mehr in der Lage, mit dem Handy zu fotografieren oder irgendwelche Leute drauf anzureden. Auf jeden Fall, ich dachte mir, jetzt habe ich Halluzinationen gehabt oder was ist los? Tja, also diese zwei Leute haben sich gekannt, das war ein Spiel. Unter anderem gibt es da von der Sparda Bank München, denn ich war da vorher auch bei der Sparda Bank und habe gesagt, sie müssten mir helfen, weil ich bräuchte zu dieser Versteigerung, bräuchte ich Geld. Und dann meinte eine von den Damen, zwei waren das dann, die mich zu sich beordert haben, da meinte eine von den beiden Damen, so mit so einem Handzeichen, ich soll mit ihr gehen oder neben hier so herlaufen. Das habe ich dann gemacht und dann hat jemand dementsprechend Abstand gelassen so und hat dann ganz leise gesagt, ich würde Ihnen gerne Geld geben, denn Sie wären das Geld ja wert, das und auch der Besitz, also wegen meiner Ehrlichkeit und weil auch die Mutter und so weiter ehrlich ist und wir bei Ihnen so und so viele Jahre sozusagen also schon Kunden sind, sagt's aber, und auch der Besitz ist ja ausreichend wert, ich glaube, diese Summe, die ich haben will, das wäre kein Problem. Aber hat gesagt, schauen Sie auf meine Hand. Habe ich da hingeschaut und hat sie gesagt, ich darf nicht. Hat gesagt, sehen Sie das, ich darf nicht. Kapieren Sie, was ich meine? Habe ich gesagt, ja, von oben her. Und hat sie mir den Kopf genickt. Also das heißt, von oben her, die Sparda Bank München wollte nicht, die wollten mir kein Geld geben, weil das eben ein abgekartetes Spiel gewesen ist zwischen Stadtsparkasse München und Sparda Bank. Und auch die Hypovereinsbank hat mir kein Geld gegeben, bei denen bin ich auch gewesen. Und da hatte mein Cousin, der Herr Rotaria, Präsident der Rotaria, der hat gesagt, kein Problem, du kannst das Geld bekommen. Das machen wir über die Vereinsbank, Garmisch-Partenkirchen oder was, die Hypobank, müsste ich nachschauen, habe ich auch irgendwo. Ah, das ist kein Problem, weil da macht er immer seine Geschäfte mit denen. Sagt er, da kommst du und dann sprechen wir mit denen. Und da war ich dann auch dort und dann hat der gemeint, einer der oberen Chefs da, ja, kein Problem, geben Sie die Konto, also wir öffnen da ein Konto und dann habe ich das auch gemacht. Ich hatte da auch eine Kontonummer, die ich auch, glaube ich, irgendwo hier noch vorweisen kann in meinen Akten. Und da kommt dann das Geld drauf, das ich brauche zur Versteigerung. Tja, und dann ging es diesen Tag der Versteigerung, also des ersten Objekts, kam es immer näher und näher und näher. Und dann habe ich gesagt, ja, so, ich habe immer noch kein Geld. Da sagt er, Moment, wie war das Geld? Sag ich, ja, wieso? Es hieß, dass ich Geld bekomme zur Versteigerung. Dann sagt er, wieso? Da weiß ich nichts davon. Sag ich, Entschuldigung, ich war doch bei Ihnen mit meinem Cousin und Sie haben gesagt, Sie stellen das Geld zur Versteigerung zur Verfügung. Sagt er, nein. Dann sag ich, ich habe da keine Halluzinationen. Sag ich, ich habe hier die Kontonummer sogar. Sagt er, ich habe kein Geld und ich kann Ihnen auch kein Geld für die Versteigerung geben. Tja. Da war also mein lieber Cousin eben anscheinend auch schon mit drinnen. Und bei der Versteigerung hat dann, nach der Versteigerung hat dann zu mir irgendjemand gesagt, dass da von Garmisch, von der Bank, jemand drinnen gewesen ist, der da eben mitsteigern wollte. Aber beim ersten Mal haben meine Schwester und ich uns noch geeinigt, dass wir eben unter uns sozusagen versteigern und Fremde nicht dabei sein dürfen. Tja, also es kam ja zu zwei Versteigerungen. Die erste mit meiner Schwester, wo ich es dann ersteigert habe und dann bei der zweiten Versteigerung, wo ich dann eben das, wo ich nicht mehr konnte. Und einer der Leute, das war der stellvertretende Bankdirektor, ja, ich glaube, der Stellvertreter des Bankdirektors von der Sparda Bank München in der Arnulfstraße, mit dem habe ich mich befreundet. Der hat sich auch mit meiner Mutter befreundet. Der kam da ein paar Mal zu uns und hat gesagt, er kümmert sich um meine Papiere und so weiter, wenn ich da Probleme habe. Und dann hat er sich von mir irgendwie helfen lassen, also weil er gesagt hat, er hört bei der Bank da dort auf, weil die sind alle kriminell, sagt er, da macht er nicht mehr weiter, er hört bei der Bank auf. Das hat er dann auch. Aber bevor er doch aufgehört hat, hat er mich mal besucht und sagt, dass sowas Komisches, da kam heute jemand, als ich die Bank verlassen habe, kam die Treppe rauf und wollte mit mir reden. Aber es war ja schon schon ungefähr eine halbe Stunde nach Schließung der Bank. Sage ich, ach, das kann ich dir schon sagen, das ist irgendwie so ein Logenbruder gewesen. Sagt, wie kommst du da drauf? Sag ich mal, ich habe da einfach meinen siebten Sinn dafür. Und dann meinte er, ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, ja, ich habe jetzt einen Termin und es geht nicht. Ja, er würde wann anders dann kommen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich habe ihn dann schon vorbereitet auf dieses nächste Mal, habe ich gesagt, hör mal, das ist irgendwie sowas wie Rotari oder Scientologie oder wie die alle heißen oder sonst irgendwie so ein Logenbruder und sei da vorsichtig. Sagte, wieso, was meinst du, was der will? Sag ich, der will über dich Zugang zur Bank haben. Sagte, wie kommst du drauf? Sag ich, ich weiß es nicht, aber es sagt mir halt mein siebter Sinn. Und dann, irgendwann kam er dann daher, sagt er, du, der hat mir eine Visitenkarte in die Hand gegeben schau mal, ich gebe es dir gleich, ja, und drückt mir die in die Hand und währenddessen ist er dann nochmal zum Auto und hat dann irgendwas vergessen gehabt, das er geholt hat. Und ich sehe die Visitenkarte und ich weiß es nicht mehr genau, was da alles drauf stand. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, es war ein Zeichen, wo da so Flügel weggingen, so kleine, nach links und rechts. Und dann stand halt also irgendwie was mit Loge oder sowas stand da dann drauf. Und dann habe ich gesagt, na siehst du, habt ihr es doch gesagt. Witzigerweise ist dieser Banker dann, also ich habe ihm dann geholfen, dass er eben eine in der Nähe von Eurasburg eine Druckereifirma oder was, Offset-Druckfirma da kaufen konnte. Er hat gesagt, er gibt das Geld dann jeden Monat wieder zurück, so und so viel. Es hat auch die ganze Zeit wunderbar funktioniert. Jeden Monat habe ich mein Geld gekriegt, von dem, das ich da geliehen hatte. Und dann irgendwann habe ich zu ihm gesagt, sage ich, du, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssten da eine Versicherung abschließen. Denn wenn dir etwas passiert, mit diesen Logen, da traue ich irgendwie nicht. Wenn dir da etwas passiert, möchte ich meine Sicherheit haben. Und sagt er, ja, mir geht's auch gar nicht gut. Irgendwie habe ich Probleme mit dem Herzen. Ich nehme seit einiger Zeit Markomar und wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe keine Lust mehr, das Markomar zu nehmen. Ich sage, wie bitte, bist du verrückt, Markomar? An dem Markomar ist unter anderem meine Mutter gestorben. Unter anderem, ja. Und dann meinte er, dass er dieses Markomar jetzt absetzen will, sagt, ich habe keine Lust mehr, ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich will nur noch meinen Frieden haben. Und sagt er, und beim nächsten Mal treffen, wenn wir uns treffen, dann machen wir da so eine Versicherung, dass eben, wenn er nicht mehr bezahlen kann, ja, dass dann diese Versicherung dann eintritt, um dann eben diese monatlichen Kosten sozusagen zu bezahlen. Aber er ist dann irgendwo in der Gegend, weiß jetzt nicht, da so Oberbayern oder Niederbayern, irgendwo Simbach am Inn da irgendwo, in der Nähe von Mühltorf, glaube ich, ja, ist er dann plötzlich ohnmächtig geworden, hat es gerade noch geschafft, an den Straßenrand ranzufahren und dass er da nicht abgestürzt ist, es muss irgendwie da steil runtergegangen sein, also ja, man hat ihn dann ins Krankenhaus geliefert und da ist er dann, glaube ich, im Krankenhaus, weiß nicht, am gleichen Tag oder was, dann gestorben. Der kleine Sohn, also der Säugling, den er hatte, der hat das also halt überlebt. Ja. Also man hat halt den rechtzeitig da gefunden, dass man das Kind dann da irgendwie versorgen konnte. Tja, und naja, da gab es noch massig andere Sachen. Machen Sie mal eine Liste über alles, eine Chronik. Nur Überschriften. Nur Überschriften und dann darunter einfach so, was, warum passiert ist. Ja. Ohne, dass man dir das so umfangreich ausführt. Ja, also ich kann es nur deswegen so umfangreich, weil ich halt, wenn ich es kürzer mache, merke ich, dass einfach die Erinnerung nicht. Ja, Sie brauchen aber, wenn Sie das niederschreiben, ja. Ja, ja, dann, aber also wenn Sie sich an etwas erinnern, nicht gleich alles aufschreiben. Machen Sie einfach ein ungefähres Datum, was ist passiert, eine Person hat etwas gemacht. Ja. Und warum? Und so weiter. Das reicht ja schon. Da reichen normalerweise zwei Sätze. Ja. Dann gucken Sie die Webseite kriminalstaat.de an. Nochmal, wie heißt das? Meine Webseite heißt, die hatten Sie doch gefunden, kriminalstaat.de. Kriminalstaat.de. Start.de. Start wie starten. Nein, wie der Staat. Wie der Staat. Doppel A. D-A, kriminalstaat.de. Doppel A. Ja, ist schon klar, ja. Weil es dröhnt hier ein bisschen draußen von der Straße, deswegen versteht man hier schlecht. Okay, ja, also ich bin da irgendwie anders drauf gekommen, glaube ich. Mhm. Ja, also irgendwo, glaube ich, habe ich den Namen Pohlmann gesehen und dann irgendwie war da so ein Briefe losschicken. Bitte? Ich muss jetzt noch Briefe losschicken. Rufen Sie einfach zum Beispiel 21 Uhr nochmal an, ja? Mhm. Und nächste Tage. Bitte, jetzt habe ich nicht verstanden. Oder nächste Tage. Ja, also entweder heute. Wann Sie wollen. Aber machen Sie zwischendurch mal so eine Chronik, das ist wichtig. Ja, gut. Dass man einfach mal sehen kann, nicht einen ganzen Lebenslauf, nur über dieses Geschehen, Lebenslauf. Mhm. So eine Abfolge der Daten, dass man sagen kann, an dem Datum etwa oder in dem Jahr ist das passiert. Mhm. Also mir ist auf jeden Fall klar, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Und ich weiß auch, dass ich noch vor so und so vielen Jahren bin ich mal, immer wieder mal, auch meine Schwester, vom Bundesnachrichtendienst beobachtet worden. Wieso meinen Sie, dass es der Bundesnachrichtendienst gewesen ist? Ja, weil die haben mir das direkt gesagt. Ich war da irgendwo an der Isar, beim FKK-Bad und da hat sich dann ein Mann an mich rangemacht und der hat mich dann irgendwie so ausgefragt über mein Leben und meinen Schwager und meinen Ehemann. Und dann, als ich dann gesagt habe, ja, jetzt muss ich gehen, dann meinte er, ja, er hätte sein Auto auch da oben stehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja ihres. Dann habe ich gesagt, ja, ihr Auto, das kenne ich ja, das sehe ich ja seit mindestens einem Jahr immer irgendwo in meiner Gegend. Das heißt, er hat mich schon ungefähr ein ganzes Jahr immer beobachtet. Und dann hat er gesagt, ich soll doch hinter ihm herfahren und wenn er dann rausfährt, dann soll ich warten und dann will er mir etwas geben. Und das habe ich dann gemacht und dann kam er, hat er gesagt, das kann aber fast eine halbe Stunde dauern, ich soll doch in meinem eigenen Interesse so lange warten und das habe ich dann gemacht und dann kam er daher und hat mir dann eine Visitenkarte in die Hand gedrückt, die man mir, glaube ich, aber gestohlen hat. Da stand dann drauf Bundesnachrichtendienst und dann sein Name und dann hat er gesagt, und jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen, wir sehen, dass sie sauber sind. Halt, wir sehen was? Dass ich sauber bin. Also er hat gearbeitet sozusagen gegen die Kriminellen? Nein, er hat mich beobachtet und er hat die Leute beobachtet, mit denen ich zu tun habe, dass ich eben sauber bin, dass ich nichts mit Kriminellen oder was zu tun habe. Weil nämlich mein Schwager Tscheche ist und die Geschäfte, die mein Ex-Gatte, der Araber, und ich gemacht haben, das waren Geschäfte mit der DDR oder irgendwelche Waren von Schnürsenkel über Hosenköpfe und sonst was, die wir da geholt haben. Und mein Ex-Gatte war früher nämlich im Flugzeugbau tätig bei Messerschmitt Bölkow Blohm. Und mein Schwiegervater, mein arabischer Schwiegervater, war Bankdirektor bei der Bank in Damaskus, bei der Amman Bank, glaube ich, in Damaskus. Und mein Ehegatte, also mein Ex-Gatte, war Schulkamerad vom Bruder vom König Hussein. Also ein Klassenkamerad. Vom? Ein Klassenkamerad vom Bruder von König Hussein von Jordanien. Mhm. Und also wie gesagt, er war früher Flugzeugbauer. Und er war, oder was heißt, ist Palästinenser. Und der hat inzwischen 4-mal, glaube ich, pleite gemacht jetzt. Der ist immer wieder Millionär geworden. Und jetzt habe ich ihn vor ein paar Wochen da angerufen, wo ich dann eben versehentlich, ihn wollte ich anrufen, inzwischen habe ich da meine Freundin angerufen, wo ich gesagt habe, die mit dem von Lokalbaukommission verheiratet ist. Und als ich den dann hernach angerufen habe, hat er mir gesagt, dass er jetzt zum 4. Mal Konkurs angemeldet hat, weil eben hier nur Betrüger sind. Man kann hier keine Geschäfte machen. Und er hat gesagt, versuche nicht mehr deinen Besitz irgendwie zu retten oder was. Das macht dir bloß deine Nerven kaputt. Mach es so wie ich. Fang einfach immer wieder von vorne an. Fang neu an, bevor du dir deine Nerven ruinierst und du dann ins Grab fällst vor lauter Kämpfen. Und ich habe gesagt, ich werde kämpfen, denn ich möchte, ich sage es jetzt mal genauso, wie ich es gedacht habe, und wie ich es zu dem gesagt habe, ich möchte diesen Dreckschweinen, will ich eins, die will ich dahin bringen, wo sie hingehören. Ja. Hat er gesagt, nein, dann wünsche ich dir viel Glück, dann musst du aber damit rechnen, dass du das vielleicht nicht überlebst. Und unwahrscheinlich. Ich habe mehr als sie veröffentlicht und verbreitet und ich habe niemals einen Drohanruf bekommen. Gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, dass das Landgericht Biele mich frech und dreist nur noch unter Bewachung auf und ab gehen lässt. Ja, also ich kenne da diesen Gustl Mollert und ja. Dann, wie heißt der andere Fall, dieser grünen Stadtrat von Bad Tölz, den man auch arm gemacht hat. Das ist der Herr Habeck. Ja, der Habeck. Habe ich ja auch interviewt. Ah, ja, mit denen, den wollte ich jetzt demnächst mal sprechen, aber ich finde... Also, wenn Sie da hinfahren, kann ich Ihnen gleich eine Kamera zuschicken. Ja? Ja, besuchen Sie ihn, Sie machen schöne Videoaufnahmen. Ja? Der hat schon mal eine Kamera von mir bekommen und ich habe Fotos von ihm bekommen. Ja? Robert Habeck und ja? Renate Habeck. Aha. Du bräuchte allerdings die Adresse, weil die Adresse, die man mir gegeben hat, die stimmt nicht. Ja, ich kann Ihnen alles geben, aber wir telefonieren dann später nochmal. Ja, okay. Also, ich bin erreichbar normalerweise bis Mitternacht. Ja, okay. Täglich bis Mitternacht immer wieder versuchen. Ja, okay. Und immer über 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, okay. Und das Wichtigste, was Sie als nächstes machen müssen, ist eine ordentliche Internetverbindung, E-Mail-Adresse. Ja. Computerkenntnisse, mindestens ja. 19 Zoll Bildschirm, wenn es geht. Ja, okay. Und eine Festnetznummer zum Erreichen. Und eventuell Skype, wenn Sie wollen. Ja, mein Problem ist, ich habe ja eine Festnetznummer, aber... Sollten Sie die aussprechen, oder? Bitte, aber ich habe halt Angst, dass er mich dann irgendwie ortet. Nee, man kann jemanden mit dem Handy ordnen, aber wohl kaum mit einer Festnetznummer. Mit dem Handy geht etwas. Mhm. Aber mit einer Festnetznummer wahrscheinlich nicht. Jedenfalls wäre es doch auch nicht so schlimm, wenn Sie sowieso in die Öffentlichkeit gehen. Mit Foto? Ja, schon, mit, aber also, Sie würden Folgendes machen: Sie fahren zum Herrn Habeck hin, dann machen Sie gegenseitig Videoaufnahmen fertig. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Gut, okay, dann melde ich mich. Okay, tschüss.